In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt, nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Greetings! Hier ist Dieter und ja, es geht wieder in eine verrückte Woche. Das kann ich euch schon mal sagen. Jetzt geht's so richtig ab bei Dieter. Denn heute starten wir in eine neue Zeitepoche, Folge 30. Und wir haben uns von Anfang an vorgenommen, ab der 30. Folge wird alles anders. Also ich dachte, geht's bergab. Ja, ich meine, wenn du ganz unten angekommen bist, na gut, du kannst dir noch ein Loch graben, das stimmt. Jetzt wollte ich gerade, dass du vielleicht mal unser neues Sendekonzept vorstellst. Dass wir jede Sendung beginnen mit einem kleinen Drogen-Exkurs? Pocho wollte gerade erzählen, was schwarze Afghane ist. Ich glaube, der Pocho wollte jetzt endlich mal die Nadel wieder rausziehen. Mach das Ding jetzt raus. Moment. Pocho, was steckst meinst du? Steckst denn du das rein? Das ist ganz schön viel. Hast du das Foto angeguckt, Pocho? Nee, noch nicht. Moment, ich gucke. Guck mal an, das sind bestimmt 6, 7, 8 Kilo. Tonnen, das sind ja, bestimmt 6, 7, 8 Tonnen. Das ist schon, ne? Ja. Es ist schon. Sieht aus wie eine Backkartoffel ein bisschen. Es ist eine Backkartoffel, ne? Also wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Jetzt würde ich einfach mal so eine Pepsi Max Flasche nehmen. Oh, Ricky, wo du das sagst. Ich habe eine richtig geile Coke Zero Pfirsich. Wusste gar nicht, dass das gibt. Gibt es, habe ich. Hol ich die jetzt noch? Dann machst Nein. du halt da, schneidest du unten schön den Boden weg. Ja. Dann holst du dir einen alten Wischeimer und stellst das Ding da rein. Und dann ist wichtig, dass du im Endeffekt irgendwie so ein Schnupsi da drauf steckst. Dann kannst du mal schön ein das mit dem Eimer wegschnibbeln. Ein Schnüffelstück. Ja. Dagegen ist dann die Saisonvorschau beziehungsweise das Sonderheft und auch Dieter 200 ist ein Scheißdreck dagegen. Hey, ganz im Ernst, bei Dieter 400 kiffen wir alle. Also Moment mal, soweit kann ich nicht in die Zukunft gucken. Ich muss erstmal nächste Woche überleben. Also das ist für mich erstmal die oberste Priorität. Dass man einfach mal weiterkommt als, ja. Du bist aber auch schon wieder depressiv. Ich bin, ja, klar. Nur weil ihr seid schon wieder im Umbruch. Ich höre bei euch in Stuttgart ist doch anstatt irgendwie des Glockenschlages auf dem Marktplatz, kommt da dieses Chair-Lied aus Groundhog Day. I got you, babe. Also wenn, dann sind wir im Steinbruch, weil das bei uns passiert gar nichts. Ich glaube eher, dass in Stuttgart so eine Frau mit einem Kopftuch und einer Glocke über den Marktplatz läuft und ruft, dang, dang, dang, dang, dang. Shame! Shame! Dang, dang, warum denn nur? Ist doch nichts passiert. Ist doch nichts passiert. Ist doch alles gut. Passiert. Ja, klar. Shame! Der VfB hat noch nie alle 34 Spieltage gebraucht, um erfolgreich in der Tabelle dazustehen. Das ist richtig. Von daher. Da ist was dran. Ja, ich sehe das ganz locker. Aber es wird auch nicht schaden, wenn sie die mal alle nutzen würden. Aber jetzt holen sie natürlich unglaublich attraktive Trainer. Ne? Jetzt holen sie schon wirklich die Creme de la Creme, die Gruppe de la Gruppe des äußerlich dargestellten Trainers. Den hübschen Markus, wie er ja nur genannt wird. Der war doch vor 14 Tagen bei One T, glaube ich, zu Gast. Mit 3-Tage-Bart und alles. Sah ganz toll aus. Toller Mensch. Also passt wirklich zu euch. Der hübsche Markus halt. Der hübsche Morgen Markus. Erste öffentliche Trainingseinheit und ich kann mir schon vorstellen. Das letzte Mal lagen auch Blumen vor der Geschäftsstelle. Es lag aber eher daran, dass man da so eine Art Trauergottesdienst begonnen hat. Aber diesmal könnte es sein, dass da die eine oder andere Blume Markus entgegenfliegt. Vielleicht sogar ein Schlüpper. Muss ich mal gucken gehen. Das könnte aber interessant sein. Wenn du da bist, dann ist das natürlich ein direkter Konkurrenzkampf zwischen dir und dem Markus, ne? Nö, wie lang ist dein Penis? Ich schwebe über den Dingen. Ja, das war. Wenn, dann würde ich mich ja da gar nicht direkt mit dem Pöbel da irgendwo hinstellen, sondern ich gucke natürlich von den Daimler Headquarters nach unten auf den Trainingsplatz. Das ist meine Position. Was das ähnlich wie Brazzo Salihamidžić, der auch über dem Trainingsplatz steht und darüber wacht, wie Moses damals mit den Tafeln in der Hand. Und der schwebt aber auch nur über dem Trainingsplatz bei einer Säbener Straße, weil er auf dem Trainingsplatz keinen festen Platz hat. Der muss ja auch im Parkhaus in der Innenstadt parken, mit dem Shuttlebus zum Büro kommen da, ne? Genau, der nimmt eine Uber, um zum Training zu kommen. Eine Uber! Schön, das ist auch sehr hip, ja. Ach, tja, alle Problemfelder schon beackert. Chris hat gesagt, er hat keine Zeit. Aber es gibt ja... Dieter der Woche. Du, ich rede nicht mehr über die Bayern. Ach so. Ich suche mir jetzt auch bald einen anderen Erfolgsverein. Das ist auch sehr einfach jetzt von Bayern-Fans, die dann so reagieren und sagen, nee, jetzt muss ich erst mal was sagen. Halt, stopp! Ja, die ganze Berichterstattung im aktuellen Sportstudio. Gott, wer guckt das denn? Ja, ich habe jede Sportsendung geguckt diese Woche. Also da fragt ihr euch wirklich, dass eure Frauen euch aufs Dach steigen? Wieso, wer sagt denn, dass unsere Frauen uns aufs Dach steigen? Ich dachte, wir wollten gerade sagen, welche Frauen? Oder hat einer im Twitch-Chat hat einer richtig, der Marc, der hat da richtig eine gute Idee. Jetzt pass mal auf, Marc, jetzt heißt, lese ich das nämlich mal. Guck dir erst mal an, Markus Weinzierl mit den Emoticons, das ist ja, das ist ja 2018 hoch 10. Deviant Marc, das ist ja wirklich großartig. Das ist wirklich großartig. Aber egal, auf jeden Fall ist die ganze Berichterstattung dahingehend nur gewesen, die Bayern sind schlecht, die Bayern sind in der Krise, der stinkt, der hat irgendwie Durchfall und der ist irgendwie dann nach Hause gekommen. Das Schlimme ist, niemand hat darüber gesprochen, dass auch Gladbach eine gute Leistung in München gezeigt hat. Haben sie ja nicht. Es gab Podcast-Projekte, die sich vielleicht darüber ausgelassen haben, dass es nicht so war, das stimmt. Haben sie ja nicht. Aber doch. Also das ist jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir diesen Themenkomplex an? Von hinten. Mit einer gewissen Frontalsatire? Oder immer, ihr mit immer so Satire. Sag doch mal, wie es ist. Es ist scheiße, was sie da spielen. Jetzt pass mal auf. Am Samstag, als wir hier bis 59.000 Uhr saßen, nur um festzustellen, dass UFC 229 auf Deutsch von zwei absoluten Kaspern jetzt... Naja. Ah, ich liebe es jetzt schon, wie er sich gleich aufregt. Jetzt wirst du wieder sagen, Ricky, die hatten mega Ahnung. Ja, man konnte sich auf gar nichts konzentrieren, Alter, weil sie permanent nonstop durchgelabert haben. Du verstehst aber auch nicht, wie man das vielleicht aufziehen muss, damit nicht die... Gib mir doch die Option. Ja, darüber kann man diskutieren. Und alles ist gut. Aber das wurde auch nicht angekündigt, dass es diese Option gibt. Nee, es wurde aber auch kein Deutscher angekündigt. Doch. Wer sagt das? Das kannst du nachlesen auf der DAZN-Seite. Also jetzt vielleicht nicht mehr, aber das stand halt davor dran. Also dann ist es nur eine Vermutung. Wenn du mir keine Beweise liefern kannst, dann glaube ich dir erstmal nicht. Ey, das kannst, Chris, das ist schon so ein bisschen so ein Wutbürger. Ne? Aber ich kann dir mal sagen, also ich finde auch, dass der, also mir hat der Kommentar nicht gefallen. Das will ich damit nicht sagen. Im Endeffekt sind wir beide auf der gleichen Seite. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Ja, immerhin. Dieses viel zu lange Gelaber und einfach nicht mal eine Pause lassen. Nonstop, oder, Ricky? Ja, da gebe ich dir recht. Aber man muss es halt so sehen, da schauen ganz viele Menschen zu, die vielleicht noch nicht so viel MMA geguckt haben. Ey, und da musst du enorm viel erklären, damit sie das verstehen. Ja, für jeden, das können der sie. Nur, ja, mal ganz kurz. Für jeden, der vielleicht nur irgendwie, weiß ich nicht, 5 so Events geguckt hat, für den sind die Basics schon komplett klar. Die werden ja auch nie erwähnt in irgendeinem anderen Kommentatoren-Feed, den ich sonst jemals gehört habe, weil die klar sind. Aber die Jungs haben es perfekt gemacht für jemanden, der noch niemals diese Sportart gesehen hat. Gebe ich dir vielleicht sogar recht, ja. Aber man hat richtig gemerkt, dass wahrscheinlich die Direktive der UFC war, ey, das ist, ich weiß, es lief vorher auf Run Fighting, ne? Es ist jetzt der glaube ich, größte Sportstreaming-Dienst. Da laufen wir jetzt mit einem mega Pay-Per-View. Mach das mal so zugänglich, wie es geht. So hat sich das die ganze Zeit angespült. Kommt nicht von der UFC. Kommt nicht von der UFC? Nein, kommt nicht von der UFC. Na gut. Also das ist nicht irgendwie vorgegeben von denen, dass man da versucht, einen Zugang oder den Zugang zu erleichtern. Ganz im Gegenteil, die haben ja danach noch die Probleme bekommen, dass sie die komplette Card nicht online lassen durften, weil, ja, wegen Jugendschutz und so weiter. Aber was für ein Jugendschutz? Weil die sich am Ende da gekloppt haben oder wegen dem Nee, das ist generell ja eigentlich so. Da ist ja nichts mit so einem PIN hinterlegt, wie zum Beispiel, wenn du auf Netflix dein Alter nicht nachgewiesen hast. Nee, warte mal, wo war das nicht Netflix? Wo war denn das, wo du dann noch so einen PIN eingeben musst? Sky, oder? Ja, Sky. Wenn du bei Sky was abrufst, stimmt. Aber bei Netflix? Bei Netflix hast du ja in der Regel eine Altersverifikation, oder? Ja, die kannst du aktivieren, aber ist, glaube ich, von Hause aus deaktiviert. Ah, okay. Aber du kannst auch so einen PIN. Macht ja Sinn. Macht ja Sinn. Und warum glaub, ist das damit bei DAZN nicht so? Das weiß ich nicht. Ich bin ja bei denen nicht beschäftigt. Also ich kann bist dir nicht du sagen. Gar nicht. Ach so. Aber ich kann dir sagen, dass es halt da, das war so erstmal nicht vorhersehbar, dass sie das Event nochmal komplett runternehmen mussten und dann nochmal neu hochladen und so. Das habe ich in Erfahrung bringen können, aber viel mehr auch nicht. Also wie gesagt, die Herangehensweise ist für mich nachvollziehbar, hat mir aber dennoch nicht gefallen. Also da bin ich bei dir. Ich bin da jetzt nicht ausgemarkt, als ich eben wirklich einen kompletten Kampf also wirklich alles in kleinster Art und Weise erklärt bekommen habe. Und dann waren halt auch manche Dinge dabei, die falsch waren. Mhm. Damit kann ich aber sogar leben, ja, weil es ist halt unheimlich schwierig, über so einen langen Zeitraum die ganze Zeit ununterbrochen zu reden und ständig wahre Dinge zu sagen. Also von daher ist es ja manchmal auch gut, wenn man da kurz die Klappe hält. So, und aber wollen wir über das Event mal kurz dann am Ende sprechen? Ich wollte ja nur Pocho erzählen, wie ich über dieses Gladbach-Bayern-Ding rede, denke, weil darüber habe ich in dieser Nacht geredet. Und dann kam da noch, Dennis heißt der, der hat auch gesagt, das ist so einer, der guckt keinen Fußball, aber feiert es dann ab, wenn dann mal die Bayern auf den Nuss kriegen. Weil, bist du da so ein typischer? Da habe ich gesagt, Digga, ganz im Ernst. Diese Antwort wirst du auch nur von dem Bayern-Fan so erhalten. Ich finde es echt erfrischend, dass es mal nicht läuft. Und jetzt, es ist wirklich so. Es ist so hardcore arrogant. Aber ganz im Ernst. Wenn der Herr Hoeneß und Rummenigge es nicht anders lernen, dann muss es nun mal mit der harten Faust in die Fresse passieren. Ich bin wirklich, mich freut es nicht, dass es meinem Verein schlecht geht. Würde ich auch niemals sagen, denn dazu hat Ricky die letzten 14 Tage oft genug gesagt, dass man das nicht über seinen Verein sagen sollte, aber die Transferpolitik ist meiner Meinung nach einfach nur merkwürdig, ganz, ganz komisch. Es gibt keine Backups für die Außenverteidiger. Ich weiß, ihr beide mögt Juan Bernat nicht so. Ich fand den immer einen mehr als soliden Bundesligaspieler und ich habe das alles nicht verstanden, dass du Vidal abgibst, kannst du gerne machen. Ja, der ist ja schon was älter, kriegst du noch ein paar Euro. Kannst du gerne machen, kriegst du auch Goretzka dafür. Aber ich finde das ehrlich gesagt, ey, das habt ihr nicht anders verdient. Dann seid ihr jetzt Fünfter, Sechster, ihr werdet am Ende der Saison niemals da bleiben. Also es wird, bin mir ziemlich sicher, auch bergauf gehen. Aber vielleicht wird man nicht Meister. Und vielleicht regt das ein bisschen zum Denken an. Dieses Ausgesitzte auf dem Transfermarkt, das geht mir nur noch auf die Nüsse. Wirklich, ganz im Ernst. Da muss auch nächstes Jahr was richtig passieren. Also lag es nur daran, dass Bayern gewonnen hat. Bayern hat verloren. Ich weiß, es ist immer schwer, das aus seinem Sprachgebrauch rauszukriegen. Ja, das ist wie Bundeskanzler Kohl, das habe ich auch noch 30 Jahre später gesagt. Aber genau, zu Angela Merkel aber dann. Ja, aber absolut. Ja. Die sehen sich auch ähnlich, das liegt ja auch daran. Aber jetzt sag doch mal, hat Bayern deswegen verloren? Weil da im Moment so viele Leute verletzt sind? Weil der Trainer die Mannschaft nicht erreicht? Weil vielleicht auch gegebenenfalls, oder war der Grund, weil Hoeneß den falschen Platz hatte? Oder liegt es vielleicht doch daran, dass in dem Tag Gladbach die bessere Mannschaft war? Also das ist vielleicht eine Mischung aus allem. Okay. Natürlich hat Gladbach gut gespielt. Das Stindl-Tor, das war wunderschön. Ne? Also das ist natürlich ein Top-Bursche. Ne? Wir alle wissen es noch von 4-11 war damals. Ich habe ja den Transfer nach Gladbach eingeleitet. Ja, damals. Otto, ich weiß gar nicht, ob du es mir oft genug gedacht hast. Doch, ich habe es dir oft genug gedacht. Ich habe für Maxi Eberl gekocht, als er in Langenhagen war. Als er mit der Maschine gelandet ist, hat er sich gedacht, jetzt esse ich mal eine richtig schöne Currywurst. Ja, eine schöne hier bei mir in der Imbissbude. Ja, du hast doch so Wo ich beschäftigt war. Ja. Als es noch richtig gut lief bei mir, da war ich ja noch beim Wurstglöckle war ich da ja angestellt und hab da richtig gute Bratwürste gemacht. Muss ja auch gut gemacht werden, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das an Kovac liegt. Ich glaube schon, dass es an der Transferpolitik, am Management liegt. Und was man noch dazu sagen muss, ich glaube, jetzt 4 Spiele, ne? Ich möchte jetzt nicht wieder die alte Leier, die ich letzte Woche die ganze Zeit gepredigt habe, dass da Real, Barca und Man United, dass es da auch nicht ganz rund läuft, auch 4 Spiele nicht gewonnen, Barca. Aber ich glaube, es spricht sich so langsam rum. So dieser Mythos, der stirbt nicht, der wird wahrscheinlich die nächsten 100 Jahre nicht sterben, aber zumindest für diese Periode, für diese Hinrunde, ist der Mythos der Unschlagbarkeit so ein bisschen angeknuspert. Es spricht sich so ein bisschen rum. Hey, Augsburg spielte 1-1. Berlin gewinnt 2-0 gegen Bayern. Die sind ja mortal. Das gibt's ja gar nicht. Aber ich glaube, da spricht sich ein bisschen rum und jetzt wird es noch mal ein bisschen schwerer für die Bayern. Plus diese Verletzungsgeschichte von Coman, von wie heißt der Österreicher, der Bio-Österreicher, Alaba und so. Das ist natürlich jetzt eigentlich, da spielt der Goretzka hinten links. Also das ist alles so merkwürdig. Und ich glaube, eine Mischung aus dieser kompletten Gemengelage führt dazu, dass es jetzt momentan nicht ganz so gut läuft. Aber ich glaube nicht, dass das Niko Kovac da als der Hauptschuldige ist. Nee, ich glaube schon, Verletzung, Mut, aufkommender Mut der Gegner und Management verpasste Transfers, das alles spielt so ein bisschen negativ Kovac in die Karten. Und ich bin gespannt, ob man da wirklich mal diesen antizyklischen Weg geht. im Winter und man irgendwen verpflichtet. Also ich, meiner Meinung nach musst du einen Außenverteidiger holen. Kaufst du Juan Bernat? Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Millionen zurück. Ich wollte gerade sagen, was ist jetzt möglich, in der Winterpause da möglich groß zu reagieren auf dem Niveau, was die Bayern natürlich brauchen? Denn sie brauchen ja unbedingt den absoluten Topstar. Sie brauchen den Mann aus Krapnitnitsch. Nur damit er in diese Balkan-Connection da reinpasst, die da im Moment zu sagen hat. Geht's aber los. Aber nichtsdestotrotz ist es doch so, dass du mit der Leistung erstens nicht zufrieden sein kannst in den letzten Spielen. Zweitens, wenn man jetzt sieht, wie schnell und wie ad hoc, um mal wieder ein altes, schönes Wort zu benutzen. Schönes Wort, muss man sagen. Wie ad hoc auf einmal ein Mensch, der diesem Verein vorsteht, in der Krise stehen kann. Und wie überfordert darüber spricht übrigens niemand, wie überfordert ein Brazzo Salihamidžić ist, der sich nicht einmal irgendwo vor der Kamera vernünftig positionieren kann zu der Sache. Nein, das können sie nicht. Der Brazzo, wenn sie mal auf die Presse kriegen, haben sie gar keine Ahnung. Der findet gar nicht statt, der Brazzo. Der wirkt völlig überrumpelt. Also der findet gar nicht statt. Ich glaube, da hast du nicht alles geguckt, weil der hat schon Interviews gegeben danach. Der hat im Sportstudio ein Interview gegeben, das habe ich gehört. Na siehste. Ja, aber er musste auch mal nach dem Spiel da irgendwie was, ich weiß auch nicht, irgendwie. Auch da gab es ja, Ich habe das auch alles gehört. Das ist nicht mehr normal, so kann man doch kein Gespräch führen. Jedes Mal sagst du, das ist nicht so, und dann sagt man ja, aber dann sagst du doch, also ich weiß schon, dass es so ist. Aber anders verbreitet man doch keine Halbwahrheiten, Ricky. Ja, aber das hast du doch gar nicht nötig. Du kannst doch von vornherein lügen. Also, jetzt. Da muss man wirklich fragen, zu was das hier alles noch führt. Du fragst, Ricky, ja? Ich möchte, bevor ich mich in dieses Thema einarbeite, nochmal herausstellen, wie großartig die Leistung der Gladbacher war. Also das war wirklich... ja, okay, da bin ich ja froh. Also wirklich Gladbach, was die gespielt haben, Pocho, muss ich dir wirklich ein Lob machen. Oder ja, es ist wirklich einfach eine tolle Leistung gewesen von den Gladbachern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, brauchst du ja auch nicht, reicht ja schon. Vielleicht, dass man auch mal die Leute ein bisschen anspricht, die sonst nicht so im Fokus stehen. Wie Nico Elvedi, ja. Oder hinten der Ginter. Das sind halt tolle Männer, die ihr da in der Innenverteidigung habt. Da ziehe ich meinen Hut. Da kommt der Stindl wieder nach einer langen Verletzungspause. Spielt ein richtig gutes Spiel. Hervorragend, Und der Player, über den man sich lange so ein bisschen natürlich auch lustig gemacht hat, oder was heißt lange, zu Beginn der Saison, so muss man sagen, der liefert halt eigentlich in jedem Spiel ab. Der hat immer noch so leichte, Fehler. Er wirkt manchmal ein bisschen clumsy, ne? Ja, das stimmt. Aber wenn du so ein Tor da schießt, wie das 1-0, dann ist das auch alles vergessen. Weil das ist halt einfach eine enorme Klasse, die er da aufs Feld bringt. Er macht jetzt zwei Wochen hintereinander das gleiche Tor, wenn ihr mal drauf achtet. Er macht zwei Wochen hintereinander das gleiche Tor. Das also ist, kann er nichts anderes, ja. Das ist natürlich auch sehr eindimensional. Man muss immer auch die negativen Seiten beleuchten. Man muss das auch mal so beleuchten. Wenn er das so macht als Stürmer, macht er seinen Job ja gut. Das stimmt. Mich erinnert er ein bisschen an den jungen Raphael, auch optisch. Also von daher. Naja, so ein bisschen. Die Haare sind jetzt auch so merkwürdig, ähnlich wie beim Raphael. Also nicht dieselbe Frisur, sondern es ist halt so eine, ich glaube, eine Legacy, die da auch Gladbach verfolgt. Dass nee, so merkwürdig aussehende Leute gerne im Kader haben. Ja, sonst hätte man den Ginter ja auch nicht verpflichtet, wenn man nicht gerne merkwürdig aussehende Leute im Kader hat. Die Grumpy Cat der Bundesliga. Yeah. Ja. Wenn man Al-Sahne Blair googelt, wird einem direkt danach auch Raphael vorgeschlagen. Ja, komisch, ne? Ja, siehst du? Mit dem vielleicht, Zusatz. Vielleicht oder ist das ja der uneheliche Sohn von Raphael. Oh. Na, jetzt übertreibst du aber Pocho. Ne? Ja, vielleicht macht er noch General Manager, wer weiß das schon. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt der Hornswoggle-Vergleich wieder. Ja, genau. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Ja, es wird natürlich übrigens, wenn wir schon bei der Optik sind, alles ausgeglichen durch Jan Sommer. Also ja. Die kompletten anderen Szenen. Also das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich wäre auch dafür, dass es so eine Oldschool-Coke-Light-Werbung mit Jan Sommer geben würde. Weißt du, wo die Frauen da im Büro stehen und alle warten, dass der Coke-Light-Befüller kommt? Und er als Bauarbeiter meinst du? Ja, genau. Nee, als Befüller von der Coke-Light-Maschine. Mm. Und dann sich auch noch eine rauszieht und mit der Coke so den Schweiß abwischt. Und das möchte ich mit Jan Sommer bitte sehen. Also, da Jan Sommer ja auch unser Projekt hier hört, Jan, mach da mal was. Er ist Teil des Projekts, muss man sagen. Ja. Er ist nicht nur Hörer, sondern Teil. Könnt auch ihr werden. Geht auf patreon.com/dietercast. Der war stark, Alter. Der war richtig gut. Ist ihm aber auch ein bisschen unangenehm. Ja, nee, der war gut. Der war richtig gut. Ja, mir ist es aber, Pocho, ich muss es zugeben, mir ist es tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ja, man merkt ganz klar, wo er diese Moderatoren-Schule übers Wochenende gelernt hat. Ist wo ganz denn? Klar. Dann sag ich's beim Rasenfunk. Da war nämlich der Dieter. Das wollte ich nicht sagen. Was? Nee, das wollte ich nicht sagen. Natürlich, das wolltest du sagen. Dieter beim Rasenfunk. Das war im Endeffekt die Legende, das war die Story des Wochenendes, muss man sagen. Die Legende schlechthin. Also das gibt's doch gar nicht. Dass wir uns da mal wiederhören, wer hätte das gedacht? Der nächste Schritt ist wieder zu Reds zu kommen. Und wenn ihr euch mal angucken wollt, wie das aussieht, wenn, um dann auch mal einen Wrestling-Vergleich zu machen, wenn Ricky beim Rasenfunk ist, wenn ihr euch anguckt, wie Razor Ramon am Anfang reingekommen ist und das Gold übergeben hat, so ungefähr war das bei Ricky auch. Hey Chico. Ich habe den Dieter-Podcast vertreten in einer Art und Weise, wie der Dieter-Podcast noch nie beim Rasenfunk vertreten wurde. Ja. Wie der auch noch nie überhaupt vertreten wurde. Nämlich, Moment mal. Also spirituell waren wir immer dabei. So, und jetzt sind wir da angekommen, wo alle hinwollen. Nämlich zum Rasenfunk. Im Mainstream. Ja, da sind wir. Herzlich willkommen an alle neuen Zuhörer. Das ist für unsere Verhältnisse bislang eine sehr gediegene Sendung. Wird aber. Ja, wir Sorge. Haben aber schon ins Mikrofon gefurzt und über schwarzen Afghanen geredet. Also, das ist ja, schon wir alles. Wir haben noch gar nicht ins Mikrofon gefurzt, sondern du, müssen wir mal dazu sagen. Und es gibt dann auch Gags, wenn man die immer wieder erzählt, dann sind die gar nicht mehr so lustig. Ja, aber auch das kommt noch irgendwann mal an. Honestly, that gag never gets old. Also so ein Poop, muss man ganz ehrlich sagen, geht immer. Ja, besonders, da kann ja auch jede Generation, jedes Geschlecht drüber lachen. Es gibt ja auch Frauen, die über Poop-Witze lachen, ne? Das stimmt. Ja. Ich kenne nicht so viele, aber Pocho, wenn du das ja, sagst. Ja gut, dass deine Frau darüber nicht mehr lachen kann, ist mir ganz klar. Weil wenn die morgens aufstehen muss, Mann. Wenn die Decke hochhebt. Habt ihr eine oder zwei Decken? Zwei. Ja, siehst du. Meinst du, warum? Schlage immer vor, eine zu nehmen. Wird man die Sache energisch nein. Mit einer Decke, wie behindert ist das denn? Habe ich mit meinen Frauen immer gehabt, die hier waren. Es gibt immer nur eine aber große Decke. Aber so Seidendecken. Nee, so eine große, so eine 2 Meter mal 2 Meter Gedönder. Du hast doch nur so einen abwischbaren Plan immer gehabt, ja, damit ihr die Körperflüssigkeiten schnellstmöglich. Nee, ja, aber damit die dann nackig sich dann, ne, und so, ja, ja. Ich sage, Pocho, ja. Besuch, wo man sich eine Hose anziehen muss, ja, ist ein Geschäftstermin. Ist ein Geschäftstermin, hast du recht, ist, ja. Ist so, ja. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Das schlug ja in unsere WhatsApp-Gruppe auf. Es schlug ein wie ein Donnerschlag. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie du das meinst. Hast du keine Hose an, wenn du zu Hause bist, oder? Ja, aber eine Jogginghose hat man dann halt an. Und wenn dann so jemand kommt, wo man sich irgendwie besser präsentieren muss, zieht man dann schnell die Jeans drüber. Also mache ich auf jeden Fall so. Wenn ich Frauenbesuch habe, habe ich immer eine Jeans an. Ja. Auch wenn ich und zu Hause bin. Heute, wenn nämlich der UPS-Bote gekommen wäre und hätte mir meine scheiß Uhr gebracht, der es vercheckt hat, Alter, dann hätte ich mir auch keine Hose angezogen. Das wäre zum Beispiel mal ein Besuch gewesen, wo man sich keine Hose anzieht. Aber jetzt vercheckt man. Fuck it, ey. Bist du nicht hinterhergefahren? Ich hab nur eine Mail gekriegt, Alter, dass die Uhr nicht abgeliefert werden konnte. Ich würde morgen direkt ins Gesicht spucken. Ja, wirklich, ganz im Ernst. UPS, Alter, wusste gar nicht, dass die noch gibt. Scheißladen da. Er kommt dann auch Duck Heffernan. Ich halte mich noch ein bisschen zurück, bis ich sie habe und danach begleite ich sie richtig. Dank Scheiße da, du Nutte. Ich lasse es kennt ihr verstehen. Tornado.io? Tornado.io, nee. Tornado.io. Was kommt man sich denn da? Ne? Das ist ein, was? Handygame. Ja, aber ein Handygame, okay. Das ist super. So, reden wir weiter über Fußball. Ich habe schon gemerkt, wie Ricky da Miskins irgendwas angeklickt hat. Das geht ja schon wieder los. Die MMF-Spalte bei X-Hamster, ich weiß es. Ich mache exakt gar nichts und dann heißt es, ich hätte irgendwas angeklickt. So geht es jetzt seit Wochen und es reicht jetzt. Immer, oh Gott. Ich weiß, ey, ich sage jetzt sowieso das und das und dann kommt jetzt sowas mit anklicken. Mein Gott, also hier mal einen vernünftigen Podcast aufzuziehen. Das ist wirklich nicht möglich mit dir, muss ich sagen. Ich hätte fast gesagt mit euch, weil ich dich nicht direkt ansprechen wollte. Aber es bist du, der Störenfried. Jetzt streng dich doch auch mal ein bisschen an. Jetzt erklär mir doch mal, was da los ist in München. Wie lange macht's da Kovac? Nee, hast du gar nicht Kovac. Kovac. Wie lange macht's da Kovac noch bei euch? Wer rettet denn euren Rentnerverein da vorne? Übrigens, das ist schon nahezu peinlich, wenn ich diese alten Männer da sehe und den Ribéry mit seiner Fickfresse, wie er da auf den Schiedsrichter zuläuft. Und übrigens, Grüße an diesen Schiedsrichter. Du bist ein scheiß Pussy. Ja, wenn Frank Ribéry so auf mich zukommt, dann hätte ich erstmal die gelbe Karte ins Arschloch geschoben und die rote Karte direkt in die Fresse gezeigt. Ja. Der Zwerg da, den hätte ich mit meiner Trinkflasche, den hätte ich die Trinkflasche einfach in die Fresse gepfeffert. Was ist denn das für eine dumme Sau? Wieso kann der sich sowas ständig rausnehmen? Jeder andere Spieler würde für das so eine geht Aktion... Nicht. Das erklärt geht er mir nicht. Das mal. Ja, also, folgendes. Langsam erklärt, wenn ich darf, Ricky. Sehr gerne. Danke! Ja, ja, ja, auf jeden Fall war es so. Buddies, du, ihr Nutten, du ganz es war so, dass Ribéry zurückgepfiffen worden ist oder einen Foul begangen hat, das kann ich jetzt nicht genau hundertprozentig sagen. Er hat einen Foul begangen. Ja, und dann sprintet er sozusagen sich aufregend und spuckend der Sprache auf den Schiedsrichter los und bleibt so einen Millimeter vor seinem Gesicht stehen und schreit ihn weiter an. Ja, und mit einem ganz ernsten Blick, so in der Art, wenn du jetzt nochmal was sagst, dann hau ich dir aufs Maul. Genau. Ja, hast du Ribéry schon mal mit einem nicht ernsten Blick gesehen? Selbst beim Sex guckt er ernst. Ja, ja, gut, das liegt aber auch an der Riesennarbe auf dem Nummernschild. Aber, ja, und am Alter der Kinder, und ja, auf die er gerade drauf liegt. Wollte ich gerade sagen. Und die ja älter sind als seine eigenen, aber kaum. Auf jeden Fall ist es so, dass Ribéry dafür dann gelb gesehen hat, was überhaupt nicht geht. Der muss rot kriegen. Was ist denn das für ein Vorbild? Das ist eine rote Karte und dann Feierabend, du alter. Und dann Europa. 6 Wochen Sperre erstmal hinterher. Guck, wo die Bayern dann hinkommen, wenn sie sich jetzt auch noch sperren lassen. Die können das. Ficker. Wir können das gut auffangen, Potsche. Da brauchst du uns gar nicht in die Krise einreden. Wenn man Ribéry 6 Wochen fehlt, das fangen wir locker auf mit diesem dicken Kader. Ja, der Tiger zieht die schöne Badehose wieder aus. Der kommt schon aus seinem Jugendzentrum angeschlurft. Mit der Nummer 35, statt hier. Ja, ich glaube, die Bulle katschen Schwarzenbeck noch mal aus, glaube ich. Aber das geht gar nicht. Also das musst du dir wirklich mal angucken bei Gelegenheit, Chris, wenn du dir das anguckst und das mal aus der auch mal aus der neutralen Sicht siehst. Erstens, vorbildmäßig ganz schlimm. Ja, in der Hinsicht, wenn sich so unsere jungen Spieler zu Schiedsrichtern verhalten in Zukunft, Prost Mahlzeit. Auf der anderen Seite, der Schiedsrichter ihm völlig körperlich überlegen. Er hätte einfach mal die Brust rausstrecken müssen und ihm die rote Karte in die Fresse strecken müssen und sagen können, so, Bitch, jetzt hau mal ab hier. Aber und auch nein, mit der History, die in Ribéry inzwischen sich erarbeitet hat. Das ist ja wirklich, es gibt ja fast kein Spiel mehr, wo der sich da nicht aufführt wie der letzte Vollidiot. Ob es jetzt gegenüber seinem Trainer ist, Mitspielern, Gegenspielern, Schiedsrichtern, der nimmt sich Dinge raus auf dem Platz. Das wird irgendwann mal eskalieren. Ich warte da nur noch drauf, dass der mal im Schiedsrichter wirklich eine langt. Das ist das. Ich erinnere mich da auch am ersten Spieltag an diese Nummer, als der Schiedsrichter ja den Videoassistenten da bemüht hat und sich die Szene nochmal angeguckt hat. Ich glaube, das war der Elfmeter, der da nochmal wiederholt werden musste, den Lewandowski zunächst verschossen hat gegen Hoffenheim. Und dann stellt sich Ribéry daneben. Ich meine, auf so eine Idee, da kommt doch sonst auch keiner. Er schon, er nimmt sich das raus und es bleibt immer folgenlos. Es gab damals noch nicht mal eine gelbe Karte dafür. Und ich will gar nicht von diesen ganzen Ausschlägen, die er da sonst noch so hatte, als er Leuten einfach mal einen in die Fresse gebombt hat, weil er der Meinung war, ja, die halten mich und das muss ich jetzt selber sanktionieren. Das sind so Dinge, das wird immer schlimmer mit dem. Und jetzt steht er schon von einem Schiedsrichter und ist ganz kurz davor gewesen, handgreiflich zu werden, muss man so sagen. Also das war für mich jetzt schon einfach ein Ticken drüber. Und das bleibt alles folgenlos, alles. Und überhaupt, wie sich dieser ganze Verein in letzter Zeit präsentiert, also vertreten durch seinen Sportvorstand oder was weiß ich, Sportdirektor oder was der da für eine Clownsmaske anhat. Wink der, August. Brazzo. Ja, dann die anderen zwei alten Opas da. Kapital Brazzo. Oh, Entschuldigung. Ja, also da muss ich mich halt wirklich fragen, ob das einem Rekordmeister und vor allen Dingen so renommierten Club überhaupt noch würdig ist. Und da kommt ja auch niemand nach. Da reißt es immer ja, irgendwann muss der Uli mal beerbt werden. Aber er sagt schon, na, eins steht mal fest, wenn der Kalle nicht verlängert, zusammen können wir auf keinen Fall aufhören. Mhm. So. Und solche Aussagen, ey, die sehen sich, die sind auf so einem hohen Ross, die sehen sich über allen, was da sonst noch so an Möglichkeiten vielleicht da wären, da stehen die überall drüber. So sehen die sich. Ich glaube mittlerweile, die haben wirklich ein psychisches Problem oder besonders Hoeneß hat ein psychisches Problem, weil erst diesen bildhaften Vergleich zu machen, bei der ganzen Rotation muss der Trainer irgendwann seinen Kopf hinhalten. Mhm. Ja. Ja, Entschuldigung. Auf der anderen Seite. Jeder Sendung sein. Ja. Jetzt frisst der schon. Ja, jetzt wieder. Frisst der Mann. Schon. Auf jeden Fall. Ist mir egal, friss doch. Auf jeden Fall sagt er dann, aber am nächsten Tag, ich habe gedacht, okay, das kann schon mal so, im Affekt kann man solche Sprüche schon mal bringen, auch wenn man es, wie gesagt, als Vertreter einer Sache, als Präsident, als Repräsentant eines Vereins unbedingt nicht machen muss. Dann sagt er am nächsten Tag, er verteidigt ihn bis aufs Blut. Also, was sind das für Sprüche? Das ist, wie Ricky gerade gesagt hat, es ist langsam nicht mehr dem FC Bayern würdig. Was passiert denn, wenn die jetzt in der Champions League vielleicht auch nur Dritter in der Gruppe werden und in den UEFA Cup müssen? Das ist ja nicht möglich, da haben sie ja wieder Glück gehabt. Was da das ist nicht möglich, da warte ich aber erstmal ab. Ja, Pocho, da mache ich mir echt keine Sorgen. Also, dass die jetzt da in der Gruppe nicht weiterkommen, da können sie wahrscheinlich wirklich mit ihrer Jugendmannschaft antreten. Also die wahrscheinlich ein bisschen besser agieren würde gegen so schnelle Mannschaften wie Ajax. Aktuell würde ich mich wundern. Aber da musst doch du als Fan, ja, wenn du das siehst, dass da Spieler auf dem Platz stehen, ein Großteil der Spieler, die schon 2013 auf dem Platz standen und auch hinten nichts nachkommt, da muss ich, würde ich doch wahnsinnig werden als Fan. Das habe ich doch aber in der Sonderausgabe. Moment, bin ich fertig. Wenn die dann da bei Interviews immer sich wieder hinstellen und sagen, ja, ja, also die Spieler, die machen wir jetzt erstmal besser. Dann denke ich mir, hey, die sind 35. Es gibt mal irgendwann auch einen Entwicklungsstopp. Da geht nichts mehr. Du kannst auch nicht zu einem 70-Jährigen sagen, Mensch, wenn du immer weiter trainierst, du wirst irgendwann unter 10 Sekunden die 100 Meter laufen. Nee, und es ist vorbei. Also das gibt's doch gar nicht. Was jetzt in den letzten Tagen auch immer viel beredet wurde, ist, dass jetzt merkt man diese Überalterung der Mannschaft. Also das ist mir auch, muss ich sagen, ein bisschen zu einfach. Boah. Es ist ja nicht so, dass irgendwie eine Schranke gefallen ist. Bumm, jetzt sind sie zu alt. Jetzt gibt es einen signifikanten Leistungsabfall. Das ist ja ein schleichender, prozentualer Minuseffekt, der da irgendwie einschleicht. Wo du merkst, als Trainer, als Verantwortlicher, meinetwegen auch als Uli Hoeneß, die bauen ab. Und das war in den letzten Tagen, das war mir wirklich ein bisschen zu plakativ und zu einfach, dass jetzt auf einmal, pum, sie sind zu alt. Letztes Jahr waren sie noch nicht zu alt, da sind sie Meister geworden mit Abstand. Ja, da waren sie auch schon zu alt, aber leistungsmäßig hat es ja scheinbar gereicht. Aber jetzt ist die Leistung nicht mehr da und sie sind einfach zu alt. Sie sind einfach zu alt. Natürlich, so eine gesunde Mischung, die ist überhaupt nicht da. Du hast da so ein paar Lichtblicke, wie Kimmich und Coman, die jung sind, die Qualität haben, aber die Hälfte von den beiden ist natürlich schon wieder verletzt und so. Aber mich macht es natürlich fuchsteufelswild, was da los ist. Dass die beiden Opis sich immer noch aufregen, wenn sie ausgewechselt werden. Irgendwie rumstänkern, wenn sie nicht von Anfang an spielen. Das geht mir tierisch auf den Sack. Es ist ja schon ein Wunder, dass sich alle drumherum verletzen und Ribéry und Robben fit sind. Das ist ja schon paradox, was da passiert gerade. Man stellt sich mal vor, die normalen Mechanismen der beiden Spieler würden greifen, dass die beiden sich auch regelmäßig verletzen. Also dann ist ja richtig die Kacke am Dampfen. Dann hast du nämlich gar keinen mehr. Dann musst du da mit Gnabry spielen, wo du mal langsam merkst, qualitativ ist das schon gar nicht so gut. Er spielt ja halt auch auf einer falschen Position, muss man dazu sagen. Das mag ja sein, ja. Ja, aber es ist halt auch nochmal so ein Ding. Ist aber auch ein antizyklischer Spieler, der von Box zu Box immer auch gar nicht rotationsmäßig so frappierend ist. Weißt du? Ist ein bipolarer Spieler einfach. Ne, ja, mach einfach. Erzähl ein bisschen. Ja. Du bist ja wirklich. Also ich habe hier Spaß, weißt du, und ich du. Ich doch auch, ich lach mich gerade tot. Ja, ja. Ah, komm. Nee. Ja. Na gut, dann mach mal. Ich glaube, ich muss wirklich kiffen jetzt hier bei jeder Sendung. Ja, dann mach das doch mal. Das wäre doch viel besser. Aber Kimmich ist bei mir übrigens jetzt auch seitdem der Ruhm ihm zu Kopf gestiegen ist, ist es fast nicht mehr auszuhalten. Also wirklich, das ist doch nicht mehr normal. Du bist wie ein kleines Kind. Also es ist wirklich wie ein kleines Kind. Ich kann jetzt sagen, dass Kimmich mit, bei mir jetzt auch unten durch ist, nachdem er ja gesagt hat, die Mami muss wieder schlichten. Solange er, jetzt auch noch Mami, jetzt wird es auch noch besser, solange jetzt Leute dann da in der Krise sind in Bayern, dann könnte auch Gladbach da gewinnen und so und hin und her und hat die dann... Hat er gesagt? Ja, ja. Oh, also Kimmich braucht auch, wenn ich mal wieder zu kommen, ist eine dumme Sau. Nicht gut. Er hat sich sehr emanzipiert, jetzt wahrscheinlich auch in die falsche Richtung emanzipiert, wie es scheint. Ja, das passiert ja oft bei solchen Leuten in so einer Situation, dass du dann halt... Dass du dann halt, wenn du da Erfolg hast, dann den Schritt zu weit geht. Ne? Es ist a small, thin red line sozusagen. Ah. Ja. Schöner Film auch, übrigens. Ja, ja, geht. Thin red line? Mochtest du nicht? Schmale Grenze? Ja, der hat mir viel zu sehr gehypt, der Film. Ach, Poncho, du bist ja auch wieder auf deinem prätentiösen Pferd unterwegs. Ja, und das ist ein schönes. Ich bin gegen alles jetzt gerade im Moment. Ist halt so, ne? Man muss dann auch mal sagen. Bist du gerade in so einer Trotzphase? Hast du gerade so eine Schlechtwetterphase? Nee, nicht gleich. Die ist richtig gutes Wetter. Im Gegenteil, mir scheint die Sonne wirklich aus dem Arsch. Aber mir gehen halt viele Sachen im Moment schon wieder tierisch auf die Eier, wenn ich dann solche Sachen mitbekomme, wie in München jetzt da und auch auf der anderen Seite, wie Ricky es angesprochen hat, da in Stuttgart, was da im Moment so wieder abgeht, diese Art und Weise der Darstellung, auch wie heute Morgen dann über die Weinzielverpflichtung gesprochen wurde, so als ob man, ja, man hat sich in direkt vertrauten Gesprächen und so, ich kann so einen Scheiß nicht mehr hören. Vor zwei Wochen war es noch alles anders und jetzt ist auf einmal alles scheiße. Also das ist, ich meine, klar, wirklich, das ist halt so, aber ich komme damit nicht mehr so ganz klar. Das ist so übertrieben. Es kommt mir dieses Jahr auch viel mehr vor als sonst. Ja, genau. Ich habe mir auch schon überlegt, als ich heute auf der Arbeit Sky 90 Podcast gehört habe, ob das uns jetzt erst so auffällt oder mir, ich kann für euch nicht sprechen, obwohl ich für Ricky schon sprechen könnte, aber ich es nicht mache, weil er mich einschüchtert, ob es jetzt mir so auffällt, weil wir es ansprechen, Woche für Woche, dass es einfach so plakativ ist, so schwarz-weiß, so ist es und so ist es, so ist es, fertig. Von einer Woche auf der nächsten Woche ist es einfach wieder komplett anders. Oder ob das schon immer so war, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein neuer Trend ist oder war das schon immer so, ich weiß es nicht. Also geht das nicht, also geht das euch nicht anders? Ich bin auf jeden Fall auf der Seite, also bei dir ist das genauso, dass ich das so wahrnehme. Ja. Jetzt redet er nicht. Naja, gut. Da muss man auch professionell bleiben. Bleiben. Ich trinke ein bisschen was. Er nimmt nebenbei noch eine Folge SDR auf mit Max von Jobokamp oder wie der heißt. Kriegt? Also, wenn er es hinkriegt, kann er noch machen. Dass du da wieder so FDP bist. Nee, so kannst du mich nicht beschreiben. Ich bin ein Golden Retriever, Muttertier, weißt du doch. Das stimmt. Ricky, spielst du nicht mehr mit? Doch, absolut. Ich finde es gerade wahnsinnig unterhaltsam, wie er die Sendung hier gestaltet. Ey, da redet der eine mal nicht 99%. Schon, wenn wir mal nur merkt reden. Merkt man, wie die Sendung abfällt. So ist es. Ja gut, okay. Ja gut, dann haben wir Bayern abgehakt. Ist ja da möchte ich bitte noch. Mein Dieter der Woche ist Kylian Mbappé. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Dann bis dann. Also so, ich bin noch bei Manuel Neuer. Ich finde es schon interessant, dass es der einzige Spieler war, der sich nach der Niederlage überhaupt, ich will schon sagen, gestellt hat. Trotzdem kommt er mir nicht so richtig vor wie der, weiß nicht, der richtige Führungsspieler. Vielleicht fehlt es da auch. Und da, ich glaube, Chris hat vorhin gesagt, dass Vidal verkauft wurde, dass man das mal machen kann. Aber irgendwie fehlt ja so ein Spieler, der direkt auf dem Feld steht und dann ja das auch so ein bisschen verkörpert, was Vidal verkörpert hat in den letzten Jahren. Geht's euch da nicht so? Mir ist vielmehr der Reklamierarm von Manuel Neuer aufgefallen, der ja auch beim 3:0 wieder direkt rauskam. Der hat eigentlich hat der viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber nur dieser Arm. Aber es fehlt aus meiner Sicht schon so jemand, der mal, weiß ich nicht, irgendwie, das klingt immer so blöd, ein Zeichen setzt. Aber so muss man es ja letzten Endes sagen. Also es ist einfach so eine richtige Führungsfigur auf dem Feld, kann ich aktuell nicht ausmachen. Ich glaube, diese Führungsfigur, die du dir da wünschst, diesen Typen, der sich vor die Mannschaft stellt. So ein Witzel, wie jetzt zum Beispiel Dortmund. Ja, aber ich glaube, dass die Journalie heutzutage überhaupt nicht mehr solche Typen interviewt. Weil die wollen eher die Leute, die kontroverse Interviews geben oder die Interviews geben, wo man sich danach dann drüber das Maul zerreißt. Ich glaube, dass diese Leute überhaupt nicht mehr so angesprochen werden. Ich wüsste aber auch auf der anderen Seite nicht, da gebe ich dir recht, wer es bei den Münchner Bayern im Moment machen würde. Wenn es dann jemand machen würde, wäre es wahrscheinlich für mich Arjen Robben, der aber, nachdem er immer in der 70. Minute ausgewechselt ist, wutentbrannt und seinem sich selbst geißelnd wahrscheinlich unter der Dusche steht. Da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Mir geht es nicht darum, wer ein Interview nach den Spielen gibt und was da gesagt wurde, sondern mir geht es darum, dass ich auf dem Platz das Gefühl habe, dass hier jemand ist, der jetzt... Der auch mal eine Statement-Grätsche macht oder eher verbal? Es muss vielleicht noch nicht mal diese Statement-Grätsche sein, sondern irgendwie so etwas Galliges dann auch verkörpert. Ich habe immer das Gefühl, wenn die ein bisschen Gegenwind bekommen und nicht ihren relativ erfolgreichen Fußball durchdrücken können, da gibt es niemand, der ein Gegenmittel vorschlägt, durch eine Art und Weise Fußball zu spielen. Also das ist ja das, was zum Beispiel Dortmund auch in der letzten Saison so ein bisschen abging und was sie mit Delaney und Witzel sehr gut kompensiert haben. Aber so dieser Spielertyp, Delaney Witzel, ja, um jetzt mal zum Ersten der Bundesliga zu kommen, der fehlt ja da auch bei den Bayern so ein bisschen. Ähnlich übrigens wie bei der deutschen Nationalmannschaft. Da gibt es ja auch nicht so diese Typen, die... Ich kann das gar nicht richtig, ich kann das nur, wenn ich sehe, kann ich dir sagen, so, das meine ich. Weißt du, es ist einfach so. Wer ist denn so ein Typ? Wer ist denn so ein Typ, außer Delaney und Witzel noch? Wer ist denn sowas, wer dir direkt einfällt bei einem anderen Verein oder sowas? Auch international. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, naja. Also mir geht's natürlich so bei extrem guten Spielern, klar, also wenn du natürlich jetzt Messi nimmst oder so, das sind so Spieler. Ich finde aber auch einen Casimiro, um jetzt mal nicht den... Ich wollte zuerst sagen und dann habe ich gedacht, ich sag's mal nicht, weil ich wahrscheinlich hört sich das dann so an, ja, der sagt jetzt Casimiro, weil der bei Madrid auf der 6 spielt, aber das stimmt nicht. Der ist nämlich schon so ein Typ, der genau das verkörpert, was ich gerade gesagt habe. Und der vor allen Dingen auch sofort auch fehlt, auch ein Busquets, finde ich, jetzt auch gar nicht so unwichtig. Der hier Busquets. Es fehlen einfach so Typen. Für mich ist der Inbegriff eines solchen Spielers Kevin Prinz Boateng im letzten Jahr gewesen. Also erstens mal ist er so der verlängerte Arm vom Trainer. Auch da kann ich jetzt noch keinen so richtig ausmachen bei den Bayern, der das ja, so umsetzt, was der Trainer vorgibt und das dann auch auf dem Platz lebt. Und er ist natürlich dann auch jemand, der auf dem Platz Gefahr ausstrahlt, Tore schießen kann, aber gleichzeitig auch immer diese gewisse Härte mit reinbringt. Aber nicht, weil er halt einfach spielerisch unterlegen ist, sondern weil das halt sein Spielstil ist. Also ich finde, sowas fehlt natürlich in Momenten, wo es nicht so läuft, schon so ein Stück weit im Bayern-Spiel. Brauchst nicht davon 11 Leute, die so agieren, aber... Da wären wir doch unweigerlich bei Arturo, oder nicht? Das habe ich ja auch gerade gemeint. Ja, eine starke Saison bei Barcelona spielt. Ja, der spielt also auch das zusammen, nicht mehr. Da hieß es doch auch, dass der enorme Knieprobleme haben soll und dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, den überhaupt noch zu verpflichten. Also das ist fast schon ein Segen war für Bayern, dass Barcelona... Okay, die Geschichte kenne ich noch nicht. Nee, aber ja, das habe ich jetzt am Wochenende irgendwo gehört. Habt ihr den Judas-Tweet gesehen? Nee. Er hat einen Tweet losgelassen, in dem ein nicht näher benannter Judas ihn gerade sehr penetrieren würde beim FC Barcelona. Damit ist wahrscheinlich, wer ist der Trainer? Wie heißt er? Weiß ich nicht. Ist ein Trainer halt bei Barcelona. Ist da einer wieder? Da ist ein Trainer und den meint er wohl, der Tweet ist aber schon wieder weg. Und zuvor hat er ja, nachdem er irgendwie in der 86. Minute eingewechselt wurde, hat er danach irgendwie nur so einen bösen Smiley getwittert. Also, ja. Ernesto macht seinen Namen. Valverde. Ernesto ist mir gerade eingefallen. Valverde. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, der ja. Sieht aber auch schon ganz komisch aus, muss Ernesto ich sagen. Ernesto Valverde, nee, das ist auch interessant. Also Julien Lopetegui und Ernesto Valverde sind beide für mich nicht safe. Dass wir die beide, also einen von beiden sicherlich, aber ob wir beide am Ende der Saison... Ich möchte nur den Tottenham-Trainer sehen. Pochettino, der hat sich wohl verliebt in Tottenham. Der möchte auch wohl bleiben, auf Leben lang. Ja, aber ich finde den Namen, der hat sich ja meinen Namen einfach geschnappt und da hinten Nontino dran gegangen. Also, hast du da mal rechtlich was versucht? Oder? Ich habe es versucht, aber die haben mich da mit Merchandise versorgt. So war dann ach, das ist das Thema Fußball irgendwie langweilig. Ja, es ist ja auch manchmal schwierig. Aber obwohl du natürlich jetzt im Moment in der Situation bist, wo du in der Bundesliga endlich mal das hast, was wir ja gefordert haben. Ja. Ja. Genau, also ich, um das jetzt mal ein, was ich zu Beginn noch gesagt habe, also ich finde es jetzt gar nicht so unattraktiv, was da jetzt gerade in der Bundesliga passiert. Auch, ja, wenn ich dieses Wochenende kein Spiel gesehen habe, ja, aber ich finde das, was momentan passiert, sehr attraktiv. Aber kann ich auch nur aus dem Hintergrund sagen, weil ich halt 6-mal Meister geworden bin mit da kann ich dir übrigens recht geben. Also die Qualität der Spiele hat sich gesteigert, definitiv. Ja. Also das ist eine andere Art, Fußball zu spielen, habe ich das Gefühl. Nicht bei allen Spielen, nicht alle Mannschaften, aber es ist nicht mehr so, dass du im Endeffekt von 9 Bundesligaspielen an einem Spieltag vielleicht höchstens 2 gucken kannst und davon ist schon 1 dabei, weil das ist deine eigene Mannschaft ist. Also, du siehst es ja auch noch an einem anderen Thema, dass die Bundesliga scheinbar einen attraktiveren und besseren Fußball spielen, das ist Europa. Ach, weil es da jetzt ganz gut, ja, übrigens hat mich das fast schon ein bisschen gewundert, dass das für die meisten doch ganz gut läuft bislang. Also gerade Frankfurt ist für mich da zu nennen, die in der Euroleague Megaleistung bringen. Und ich finde das auch ganz okay, was Hoffenheim da im ersten Champions League ja macht. Ja, auch wenn das jetzt gegen Man City nicht gut ausgegangen ist, aber es war jetzt nicht so, dass sie sich da hinten reingestellt haben und mehr oder weniger dann sang- und klanglos 2-1 verloren haben, sondern es war schon alles ganz okay, genau. Was wir da so gezeigt haben. War auch das erste halbsympathische Interview, was ich von jetzt hätte ich fast Max vom Rasenfunk gesagt. Jean-Marie Pfaff gehört habe. Und zwar, alle sagen jetzt nach dem Spiel, dass wir gut gespielt hätten und so, aber es kotzt mich an. Ich kann es nicht mehr hören. Wir haben verloren und nur das zählt. Das fand ich ganz sympathisch und da hat er auch recht. War das nach dem Frankfurt-Spiel? Das war nach dem Man City-Spiel. Ah, weil Kevin, wie heißt, doch, der heißt doch Vogt, oder? Von Hoffenheim. Der Verteidiger von Hoffenheim. Der hat genau das gleiche nach dem Frankfurt-Spiel gesagt. Weil da hatten sie ja auch wieder gute Chancen, hätten vielleicht sogar in Führung gehen müssen, waren eigentlich schon die aktivere Mannschaft, würde ich mal sagen. Und haben sich halt, wie man so schön sagt, wieder nicht belohnt und stehen dann letzten Endes mit leeren Händen da, weil Frankfurt aus ganz wenig, ganz viel macht und natürlich auch Klasse hat. Also die Tore, die da gefallen sind, die waren schon richtig gut rausgespielt, beziehungsweise gut abgeschlossen, das 1-0 von Rebic. Also das war schon ziemlich gut. Das war schon richtig gut, ja. Da muss man schon Hut vorziehen. Aber ich verstehe, dass die Hoffenheimer sich so ein bisschen gerade von diesem Lob, der da immer wieder kommt, nicht allzu viel kaufen können und eher sauer sind darüber, dass sie ihre Chancen nicht machen. Aber es liegt ja letzten Endes dann an den Spielern selber. Also ich bin mal gespannt, wie das vor allem weitergeht, wenn das jetzt nicht bald mal eine andere Richtung schwenkt, weil Nagelsmann ist nach der Saison weg. Wie lange guckst du dir das an als Vereinsvorsitzender? Weil da kann man ja schon von einer Ergebniskrise sprechen, auch wenn das ein komisches Wort ist. Aber du kannst ja nicht sagen, dass die scheiße spielen. Der Fußball, das sieht eigentlich ganz gut aus, aber die sind im letzten Drittel dann einfach nicht konsequent genug. Deswegen haben die nur 7 Punkte aus den ersten 7 Spielen. Wer mit Adam Schalloy da vorne spielt, der kann im letzten Drittel nicht überzeugend sein. Also das raff ich halt nicht, ne? Das er kann, Match-up hat er ja gegen München schon getan. Ja, natürlich. Das ist immer Eröffnungsspiel, ne? Das ich gebe dir recht, dass der jetzt nicht die. Also der hat, da gebe ich absolut recht. Das ist jetzt kein Spieler, den ich jetzt unbedingt direkt, weiß ich nicht, bei Comunio als erstes auswählen würde. Ja, also das stimmt schon. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der überhaupt nichts auf die Kette bringt. Du hast auch vor allen Dingen das Gefühl, dass von den anderen, die da sonst noch so rumturnen, die kriegen den Ball halt auch nicht rein. Ob es ein Belfodil ist oder auch der Bittencourt, das ist alles ein bisschen zu wenig, muss man sagen. Dann, wenn es drauf ankommt, nämlich direkt vorm Tor, der Abschluss, da hapert es halt enorm. Also da mache ich mir zum Beispiel bei Hoffenheim aus irgendeinem Grund mehr Sorgen als zum Beispiel bei Mainz. Die kriegen ja auch kein Tor rein. Also die schießen einfach keine Tore, obwohl die auch wieder Torschüsse und Chancen haben. Da bin ich mal gespannt, welche Mannschaft da am ehesten noch die Kurve bekommt, weil für Mainz zum Beispiel hat sich zumindest mal nicht so schlecht ausgewirkt, weil sie mit einem Torverhältnis, sehe ich gerade, von 4-4 auf Platz 8 stehen mit 9 Punkten. Ach was! Jo. 4-4. Das geht? Ja, es geht. Das ist ja wie diese italienische Mannschaft, der Sassuolo. Da ist ja nur ein Tor mehr als die Gladbacher in München schießen. Mein Aber genauso viele wie der VfB Stuttgart in München schießt. Ja. Ja, ja. 4-1, sag ich nur. It's coming. Ja, aber ich muss dann auch noch mal ganz kurz. Hast du dir doch FIFA geholt, ja? Ich? Das war, it's coming. Achso, das war einfach so eine Hoffnung, dass wir im Februar dann im Rückspiel, dass da wieder irgendwas Magisches passiert, aber naja. Aber 14 Punkte jetzt für Gladbach nach 3 Spielen, da muss ich einfach mal sagen, da bin ich sehr zufrieden mit. Das muss man auch mal auch Glück gehabt. Ja, wann? Das habe ich jetzt absichtlich gesagt, so, weil du doch vorhin angesprochen hast, dass alle immer. Ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Leipzig natürlich noch so eine Torgala gegen den ersten FC, ich bin nicht Bundesliga tauglich Nürnberg geschossen hat. Also das hat mich ein bisschen geärgert, dass wir da natürlich jetzt nicht mehr die beiden Borussias oben sehen, aber naja, dafür hoffe ich ja auf den nächsten Spieltag. Ich habe euch ja auch dieses Bild reingeschickt, was ich bei Twitter auch gepostet habe. Irgendwann ist doch, das hält doch keiner mehr aus, das ist doch einfach nicht mehr, weißt du, wenn das einmal wäre und dann würden alle jedes Mal drüber lachen, dann könnte ich es nachvollziehen. Aber das ist jetzt das 12. Mal in der Sendung und man sagt schon die ganze Zeit nichts. Aber es lacht auch keiner. Man versucht einfach zu ignorieren, weil man hofft, dass derjenige merkt, es ist einfach, jetzt ist nicht mehr der Witzfaktor da. Aber nein, es wird alle 3 Minuten aufs Neue reingeschissen. Und es bringt halt einfach gar nichts. Wir sitzen hier und hören uns das Gepupe an und fragen uns, wann hört das endlich auf? Ich hätte mir auf jeden Fall sehr gewünscht, dass ich da oben weiter gestanden hätte, aber man macht halt nichts dran, dass die Leipziger sich immer irgendwo dazwischen drängen müssen. Ich finde es nicht schön. Ja, was ist denn deine Prognose jetzt für den Rest der Saison? Ja, meine Prognose ist, wenn es so weitergeht, kann man sich schon freuen, da vielleicht nächstes Jahr, und das habe ich ja auch in der Sonderheftausgabe gesagt, ich möchte schon international spielen. Und das bleibt doch meine Hoffnung und Forderung an den Verein. Ich bin gespannt jetzt gegen Mainz, weil die, habe ich ja gesagt, die kriegen relativ wenig Tore. Ja, aber eins reicht ja, wenn wir eins da schießen. Ne? Das ist absolut richtig gerechnet, vorausgesetzt, ihr kriegt keins. Ja, das kriegen wir nicht. Das kriegen Rechnung nochmal aufmachen. Das stimmt schon, aber das ist ja oft so, nach so einem Spiel gegen Bayern, Hertha hat das auch erfahren müssen, ja, dann kommt immer so ein Letdown. Das ist wie nach, weiß ich nicht, wenn du eine supergeile Nacht hattest, da kannst du einen drauf lassen, dass am nächsten Morgen irgendwie, ja, du mit dicken Schädel aufwachst. Aber man kann doch einfach auch mal davon ausgehen, dass du die Pisseflasche stolperst. Ja, das kann auch passieren, aber ich hoffe einfach mal so, dass Gladbach dem Trend entgegenwirkt und Punkte 15, 16 und 17 dann in Mainz hat. Ne? Also du hast große Hoffnungen. Ja, ich habe ja auch Urlaub jetzt und ich hoffe, dass die Laune sich bis zum Borussia-Park überträgt von mir. Ich habe auch vor, mal zum Training zu fahren. Wenn ich hinfahre, mache ich natürlich auch eine Dieter-Aufnahme. Ja, bitte. Ne? Also Fußball, ich sag's euch jetzt mal so, wie es ist. Ich Ich habe mich, glaube ich, totgeredet in Sachen Fußball. Ja, du hast ja auch wirklich viel darüber gesprochen, aber nichtsdestotrotz, es kommt ja auch jeden Tag so neues Futter aus Stuttgart. Das kann doch nicht wahr sein. Da schmeißen die Trainer raus und haben schon den Plan B. Die hatten doch die. Hat das irgendjemand eigentlich überrascht von euch, dass die Korkut nach dem Spiel rausschmeißen? Nee, aber was mich überrascht, ist, dass so schnell jetzt Weinziel da ist. Hatten die vorher schon mit dem gesprochen? Hast du vorher schon mit dem gesprochen, Ricky? Stimmt es, Ricky, dass sie Weinziel schon vor Korkut holen wollten? Ja, also was heißt, das sage ich jetzt so, das heißt es halt, so muss man sagen. Ich sage ja. Ja, also das heißt, dass damals nach Wolf die erste Wunschlösung war und dann gab es so ein bisschen Probleme mit Schalke, weil man sich da seitens Weinziel irgendwie nicht so richtig einigen konnte, wie man das jetzt mit der Abfindung und so weiter. Dann Abfindung, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine gibt, aber auf jeden Fall gab es da Probleme und Weinziel hat es wohl auch nicht so gefallen, dass der Reschke beim Heidel angerufen hat und sich nach ihm erkundigt hat. Das hat ihm auch nicht so gut gefallen. Es war aber relativ weit fortgeschritten und dann gab es halt so auf der Zielgeraden noch so ein paar Unstimmigkeiten und das hat dann dazu geführt, dass man dann auf Korkut umgeschwenkt ist. Also das stimmt. So, und jetzt hat ja Weinziel im Sommer, glaube ich, beschlossen, dass er sich da irgendwie mit Schalke einigt und nicht mehr von Schalke bezahlt wird und ist dann nach Manchester gegangen und hat dabei Pep Guardiola hospitiert. Hat sich da ein paar coole Tricks und Kniffe abgeschaut und ist jetzt wieder ready für den Markt. Ich meine, der Typ weiß natürlich auch, wenn ich 2-3 Jahre nicht mehr in diesem Karussell mitmache, dann war's das. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt gesagt hat, komm, wenn Leverkusen den Trainer entlässt, da weiß ich sowieso, wer kommt. Also das wird der Hasenhüttl dann wahrscheinlich sein. Und bei den anderen Vereinen, die theoretisch da unten jetzt noch rumdümpeln, kann ich mir kaum vorstellen, dass er da mehr Bock drauf gehabt hätte als auf dem VfB. Ja, also wenn du jetzt so überlegst, Nürnberg oder so, das ist natürlich auch jetzt nicht so ein geiles Unterfangen, obwohl der Club an sich gar nicht so schlecht zu Weinziel passen würde, glaube ich. War ja auch bei Augsburg so, kleiner Club. Kommt Weinziel, hat das ganz gut gemacht. Mit ruhiger Hand, möchte ich fast schon sagen. Ja, und Schalke, sollte da noch irgendwas gehen mit Tedesco, glaube ich nicht, dass Weinziel die erste Adresse wäre. Ja, also von daher hat er jetzt wahrscheinlich gesagt, komm, ich probiere das. Der Kader an sich ist ja nicht so schlecht. Vielleicht funktioniert's. Ich glaube nicht dran. Aber schau doch auch mal, ich meine, dieses ganze Tabellenbild, das ist mir nämlich aufgefallen bei diesem ganzen Tabellenbild. Natürlich ist es so, dass auch die Berichterstattung darüber hinweggegangen ist, beziehungsweise dass so berichtet wurde, dass Hannover ja sozusagen feierlich die rote Laterne an den VfB Stuttgart weitergereicht hat. Nichtsdestotrotz ist diese Tabelle und die Aussagekraft der Tabelle in dieser Situation jetzt nach dem 7. Spieltag eigentlich eine, die aussagt, wir haben keine Aussage. Denn selbst der VfB Stuttgart unten mit 5 Punkten ist beim nächsten Spieltag, wenn er gewinnt und es ganz gut läuft, mal wieder auf dem, weiß ich nicht, 11. Platz oder sowas. Und dann wäre man ja gar nicht so weit weg von seinen Zielen. Also das Problem ist die Art und Weise, wie der Fußball gespielt wurde. Ja. Also das ist gar nicht so, die Punkteausbeute ist gar nicht so das Thema. Es ist halt einfach die Art und Weise, wie der VfB Stuttgart sich auf dem Platz präsentiert. Ohne Torabschlüsse. Also es ist noch nicht mal so, dass wir die Chancen nicht machen. Es gibt keine. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Spruch. Es gibt keine. Der VfB Stuttgart hat die wenigsten Torschüsse in der Liga. Mhm. Der VfB Stuttgart legt die wenigsten Kilometer auf den Platz zurück. Also es ist auch keine Bewegung im Spiel. Darf ich da mal fragen, weil ich gerade eine Zahl habe. Du hast bestimmt eine. Wie viele Kilometer legen die Stuttgarter denn durchschnittlich so zurück? Gibt es da einen Wert? Ich habe beim Bremen-Spiel habe ich mir das angeguckt. Ja, weil ich kann dir sagen, weil er nominiert ist für den Newcomer Award dieses Jahr, Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach legt pro Spiel durchschnittlich 12,2 Kilometer zurück. Ja, das ist einer der Vielläufer in der Liga, das stimmt. Da gibt es nochmal den Eggestein. Ach, wie heißt er denn jetzt? Maximilian Eggestein, ja. Mann, den kennt man doch. Der die meisten Kilometer zurücklegt, das sind natürlich alles so Laufmaschinen, da ist der VfB weit von entfernt. Also sprich, da ist keine Bewegung drin. Interessanterweise gilt es auch für die Bayern. Ja, also da erkennt man ja auch ein Muster, dass die Vereine, bei denen es jetzt nicht so gut läuft, also damit meine ich nicht, dass Bayern aber nicht das so schlecht ist, die Bayern waren Stuttgart. Ja immer ganz hinten. Ne? Das stimmt, also, weil sie halt die Gegner laufen lassen, das stimmt schon. Das recht, ja, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, stimmt schon. Ja, aber also Punkt, was ich sagen wollte, ist, dass jetzt seit Weinziel, oder was weiß ich, was wollte ich denn sagen? Also, um was ging's denn jetzt? Jetzt ist halt Weinz hier da, ja, dann macht er das jetzt für dich. Ich hätte schön gefunden, wenn der Stöger da gesessen hätte. Nee, das kannst du nicht machen. Die wollen... Wenn ich den da mit Stuttgart-Merchandise dann komplett gesehen hätte, das wäre... Ja, ich habe schon gesagt, der Röttgermann, unser Marketing-Chef, der hätte sich original in die Hose gewichst. Wenn der Stöger gekommen wäre, der wäre mit so einem Wichsfleck, wäre der vor die Presse getreten, hätte gesagt, der Stöger ist unser neuer Coach. Und hätte schon so zwei Taschen, hat er voll gehabt mit Merchandise und wäre gerade auf dem Weg nach Wien. Und selber aber auch so eine Kappe, aber nur an, so eine Kappe an. Aber kennt ihr das, diese Generation, die noch so ein bisschen was vom Zweiten Weltkrieg mitgekriegt hat, diese normalen Basekappen dann trotzdem so schief anziehen wie die GIs im Weltkrieg? Also ganz toll. So sehe ich dann solche Leute. Ich bin dafür, dass der Stöger bei seiner nächsten Station nicht normales Merchandise trägt, sondern so mit LEDs, dass es ab und zu mal wechselt. Einfach so überall LED-Bildschirme ankleben. Das wäre geil. Und aber auch so Turnschuhe anhat, die leuchten. Ja, natürlich. Wenn er dann hochspringt, andere Farben und vielleicht mit einem kleinen Geräusch. So, wenn da Telekom so ein Boing. Muss schon so ein Brand-Ton sein, den man dann wieder erkennt. Ich liebe es, immer wenn er hochspringt oder so. Das wäre schön. Könnte man doch vielleicht mal erfinden, sowas. Ja, also das, was ich hier beim VfB, interessiert sich auch im Endeffekt keine alte Sau mehr dafür, wenn ein Trainer entlassen wird und ein neuer kommt. Also wirklich jetzt, das ist so, das wird so emotionslos, nee, das stimmt nicht, emotionslos wird es nicht hingenommen, man regt sich über die Führung des Vereins auf, aber ja, jetzt, dass da jetzt die Leute groß Hoffnung haben, dass es jetzt besser wird, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich habe ja die Hoffnung, dass Leute, die zweimal den Dieter gewinnen, die Doppel-Dieter werden, dass die irgendwann... Champ heißt es. Ja, Champ, genau, Champ. Ah, verdammt, ich hab's vergessen, aber genau das war das Wort, das mir im letzten Podcast am besten gefallen hat, auch beim Nachhören nochmal. Der Champ. Dass jemand, der bei Dieter Champ wird, dass der dann irgendwie mit schlimmen Konsequenzen zu rechnen hat. Darum, das wäre schön, wenn wir das durchziehen können. Das wäre toll, ne? Also, können wir den Dieter Hoeneß nehmen wir nochmal schnell Uli Hoeneß. Uli, natürlich, Entschuldigung. Ja. Das ist richtig. Uli Hoeneß gleich nochmal nominieren. Nehme ich. Kommt's auch nicht. Stell dir mal vor, nächste Woche oder nee, morgen früh irgendwie so Breaking News auf dem Handy. Uli Hoeneß. Wurde in Italien von einem Ab überfahren. Ja, genau. Von dem Ab. Vom Smart war es da auch, das Mensch. Nach Smart war es, Entschuldigung. Ja. Das ist auch so, also man hat ja nicht über Tote lustig, aber von einem Smart überfahren zu werden, das ist echt. Das ist schon ulkig. Von allen Autos, die sich gefahren. Man macht sich wirklich nicht darüber lustig und ich finde es, aber trotzdem, diese Too-Soon-Witze, die sind manchmal echt gut. Und da ich ja folgendes Auto fahre oder genanntes Auto, habe ich mir schon überlegt, so einfach vorne und drauf. Einfach vorne drauf Rocky Killer drauf machen. Rocky Killer. Boah. Ja, sehr lustig, Pocho. Ne? Bisschen Schwein. Ich stelle mir auch, was geil aussehen würde, wäre so ein Smart mit so einem Schneeflug vorne dran. Gibt's? Habe ich schon gesehen sogar. Echt jetzt? Ja, habe ich schon gesehen. Ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Autohaus, wo ich mal war, habe ich das schon rumstehen sehen. Und ja, ups, funktioniert. Warum soll es nicht funktionieren? Nö, das ist... Sieht halt wahnsinnig dämlich aus, aber finden ja manche Leute lustig, sowas. Dämlich auszusehen. Ja, scheint ja für den einen oder anderen ganz wichtig zu sein. Besonders dämlich auszusehen. Zum Beispiel der Sabitzer bei Leipzig. Fragt man sich ja auch, was eigentlich bei dem schiefgelaufen ist, wenn ich den mit seinem komischen Mob da auf dem Kopf rumrennen sehe. Er sieht so ein bisschen aus wie ein Statist aus New Kids. Aus New Kids? Ja. Das war New Kids. Das ist so eine Holland-Serie. Diese Holland-Serie. So ein Feuerball, Junge! Nee, so sieht er ein bisschen aus. Ich gucke gerade ganz wenig Fernsehen. Ich bin wieder völlig im MMA-Fieber. Das gibt's gar nicht. Ich gucke schon wieder viel zu viel. Das war mir gleich klar. Als The Zone da begonnen hat, wieder MMA zu übertragen, dann nörd ich mich da wieder völlig rein, weil ich eine kleine Tür wurde mir wieder geöffnet. Dann habe ich direkt wieder mir den Fight, also beziehungsweise hier, doch heißt natürlich so, UFC Fight Pass wieder installiert, wo ich immer noch umsonst gucken kann. Das ist für mich das Schönste in meinem Leben, dass ich offensichtlich immer umsonst UFC Fight Pass gucken kann. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt gucke ich wieder alles nach, was ich so ein bisschen verpasst habe mit den ganzen Prelims und Early Prelims und habe gar keine Zeit mehr für irgendwelche gute Serien, obwohl es ja viele gibt. Ging nicht gestern Walking Dead los? Potter? Ja, war toll. Hast du gesehen? Ja, natürlich. Warum konnte ich das gestern nicht, oder beziehungsweise meine geliebte Frau gestern nicht auf Sky Ticket gucken? Das kann ich dir nicht sagen. Ich empfange Fox und das reicht mir. Müssen wir heute nochmal gucken. Ja. Wir gucken also, gerade Maniac. Bei Maniac guckst du jetzt? Ja. Gucken viele im Moment, ja. Ist gut. Sagen auch viele. Ist Netflix, aber nicht, ne? Putsch sagen. ist Netflix, ne? Ja. Ja, ich habe ja keinen Netflix. Ich gucke ja nur, ich habe schon Netflix-Zugang über diesen Friend-Sharing-Zugang gedönst. Aber ich komme ja noch nicht mal hinterher, alle Prime Originals zu gucken. Wobei sich auch viele nicht lohnen. Und ja. Ja. Ich gucke im Moment sehr viel diese OSW-Review, lasse ich, sage ich euch ganz ehrlich. Das hast du schon, ja. Das gucke ich wirklich viel, weil das echt Spaß macht, diese alten Pay-Per-Views nochmal zu sehen von drei übrigens irischen. Läuft das Bild Leuten. Da mit von den Pay-Per-Views? Ja, teilweise und teilweise ist es auch selber gemachtes Material, was sie dann machen, aber sie haben auch die viel Material da. Ist. Die stellen die selber nach, stehen die da im. Nein, aber die machen das zum Beispiel. Ja, das müsst ihr euch mal angucken. Oh nee, erzähl's lieber. Ja, das. Was soll ich da erzählen? Dann nehmen die natürlich Szenen. Ja, von machen Pay-Per-View. Die das mit Videospielen nach oder gehen die. Genau, da machen die das auch schon mal dann so nach mit alten Videospielen oder die erzählen, die zeigen halt anderes Material zu dem Charakter, über den sie sich gerade auslassen oder sowas. Hm. Und die reden ja auch viel mehr über Storylines als über das Geschehen an sich und sowas. Ich kann da, glaube ich, nie mehr drüber reden. Ja, also, aber doch, diese alten Sachen, da kann ich sehr gut drüber reden. Also über so Sachen von der Attitude-Era und sowas, da kann ich immer noch drüber philosophieren und sagen, wie toll das war. Und auch jetzt im Nachhinein erst Sachen sehen, die mir jetzt erst auffallen, die mir vielleicht damals mit 20, 21 nicht so aufgefallen sind. Aber wenn ich dann doch mal zwischendurch mir YouTube oder sonst was angucke und das heutige Material sehe. Bist ja völlig auf dem Wrestling-Zug wieder aufgesprungen. Nein, gar nicht. Wie gesagt, das ist ja, auf, gib mit dem aktuellen Zeug will ich nichts zu tun haben. Pocho, ist doch nicht schlimm. Es ist, ich will damit nichts zu tun haben. Aber das hat auch keiner was dagegen, wenn du mal irgendwie bei Wrestling machst. OSW-Review, guckt euch das wirklich mal an. Die noch? Bitte? Gibt's Reds noch? Hundertprozentig. Der Knoblauch würde nie damit aufhören. Das alles, was er hat. Kann er nicht ertragen. Das, also. Aber wie gesagt, das ist so gut und es gibt nichts, wo ich immer. Habt ihr das auch, wenn ihr so einen normalen Alltag wie jetzt auf der Arbeit und so sein. Bitte, was möchtest du? Besoffen sein. Ja, dann trink dir doch einen. Wer hält dich denn ab? Stimmt. So, auf jeden Fall ist es so, dass die es schaffen, wirklich mir mit Sätzen etwas in den Kopf zu brennen im Moment. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, wo ich wirklich, wenn ich einfach über die Straße gehe, zwischendurch anfange zu lachen, weil ich daran denke. Und zum Beispiel so vergleichen die es da immer, wenn jemand so wie der Macho Man früher so bunte Klamotten anhatte, welcher Schokoladenriegel er wäre. Und das ist dann so dargestellt, dass der eine immer zum anderen sagt, und ich zitiere, Steve, what bar? Ist Macho Man. Und dann haben die dann so halt verschiedene Süßigkeiten, die dann darstellen. Das ist so gut gemacht, das macht Spaß, da lache ich jedes Mal drüber. Okay. So, jetzt seid mal ganz leise, dann hört ihr nämlich, bleibst du hier und frisst, wie Olaf isst. Oh, er schnurrt sogar ein bisschen. Der isst gerade aus meinem Arschloch. Da könnt ihr stundenlang zuhören über Kopfhörer. Das ist voll geil. Ja, dann guck doch mal ein bisschen mehr ASMR, Alter, auf Twitch. Ja, ohne Scheiß. Also interessant, dass die Katze mich beim Fressen, dass die Katze, wenn die frisst, das stört mir irgendwie nicht. Das kannst du mal so essen wie der Olaf. Iss jetzt weiter. Das macht mich geil. Macht mich geil. Schön. Chris, hast du heute wirklich nichts zu essen da? Ich habe nichts zu essen da, nee, weil ich mir vorgenommen habe, mal hier eine durchgeplante professionelle Produktion abzuliefern. Ja, und du wirst so torpediert von uns zwei Idioten. Ich habe mir gerade Kapital-Brat-Tickets, 2 Stück bestellt für Hannover. Warte, was hast du bestellt? 2 Tickets für? Kapital. Wahrhaftig? Guck mal, nee, komm, ich nehme Kylian Mbappé. Wir sehen uns nächsten Dienstag, würde ich meinen, oder? Oder machen wir. Hallo. Jetzt ist Olaf vom Tisch gesprungen. Ah, oh, aber ja, sie ist Drecksgenick gebrochen. Nee, der Olaf ist nämlich ein Kletterkünstler. Das ist ein kleiner Parkour-Kater. Komm, Olaf. Ich glaube, der hat sich ein Dosenbier geholt und hat dran gerochen. Ja, ich habe jetzt also zumindest mal ein Dosenbier mir geholt. Was hast du denn für ein Dosenbier? Wie immer, Bitburger. Ach, Bitburger. Wie die kleinen Dosen. Schon wieder. Jetzt saufe ich schon wieder. In der Sendung. Meine Tochter ist nicht da, die ist weg. Ich weiß auch nicht, wo die ist. Ich habe sie seit 3 Tagen nicht mehr gesehen, aber ist ganz gut. Also die ist nämlich zum ersten Mal in ihrem noch jungen Alter im Schullandheim für 4 Tage. Oh. Und Mein Chris Pocho, ihr habt ja letzten Endes meine Tochter hier mit aufwachsen gehört. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich jetzt schon merkwürdig, wenn man das plötzlich sagen. So. Aber jetzt mal ganz im Ernst, und da podcastest du nicht und gehst nicht die ganze, springst nicht die ganze Zeit nackt durch die Wohnung und vögelst mit deiner Frau rum, wenn ihr mal die Wohnung vor euch habt. Meine Frau ist auch nicht da. Ja, das, dann würde ich mir natürlich Gedanken machen. Wieso? Ja, vielleicht ist sie beim Yoga-Lehrer in Anführungsstrichen. Nee, die ist. Du hast auch noch nie GTA gespielt, ne? Die ist bei Mary Kay heute. Bei Mary Kay? Ja. Wer ist denn Mary Kay? Der Putscher, da muss ich mal googeln. Ja, sorry, wer ist denn da? Erzähl. Da ist so ein Gesichtsmal-Scheiße. Also, wo du so Schminke und so einen Dreck kaufen kannst. Mary Kay. Ja, so Beauty-Produkte und so eine Kacke. Ja, ich verstehe das schon. Okay, ist das so was ganz Hippes oder was? Ich glaube nicht, dass das hip ist. Es ist einfach was für alte Frauen. Also, ach, für alte Frauen? Hör doch auf, so einen Scheiß zu erzählen, Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einer 20-Jährigen und meine Frau. Würdest du eine Frau nehmen? Nee. Da musst du dich auch mal von frei machen. Also da musst du einfach mal überlegen, was für dich besser ist, in deinem Alter auch. Ja, das stimmt. Also da muss, ja, also. Okay. Jetzt ist die halt, auch nicht da, deswegen kann ich hier dietern und ja. Aber wenn die nachher wiederkommt, dann wird richtig gevögelt, ja? Nee, ich glaube heute nicht. Gestern haben wir nochmal eine richtig, also gestern ging es mal richtig heiß, ja. Das muss ich wirklich mal so sagen. Ach, Capital Bra, jetzt habe ich es, Chris. Okay. Ja. So ging's schon lange nicht mehr zu. Gestern habt ihr. Okay. Ja, aber dann musst du auch dann heute aber nochmal einen hinterher, ne? Nee, habe ich doch gerade erklärt. Hörst ja, du überhaupt zu? Du hast ja schon wieder deinen Schniepel in der Hand. Das ist in der Tat richtig. Also. Jetzt ist mal gut. So, jetzt will ich mal wissen, Chris, was hat dir denn alles gefallen am Samstag? Ach, habe ich gar keinen Bock mehr drüber zu reden. Okay. Der Arsch von Caretti Hotti. Okay. Wer ist Caretti Hotti? Michelle Waterson. Dass du dir immer selber deine schönen Themen dann hier kaputt machst. Also, du hast doch jetzt so tolle Sachen, über die du sprechen wolltest. Hast du extra einen ganzen Post verfasst letzte Woche. Mhm. Jetzt willst du nicht mehr mitmachen. Also ich habe vom UFC-Event nichts gesehen. Du wolltest doch. Dass der, ja, ich wollte, aber ich habe dann doch andere Sachen gemacht. Außer, dass er danach dann da dieser Brawl da losging und muss dafür mal ganz ehrlich sagen, wie man es schaffen kann, dass ein Sport sich so schlecht darstellt, auch in der Außendarstellung, dass natürlich jedem Kritiker dieses Sports Pacho. in die Hand spielt, das finde ich schon sehr schade. Pacho. Ja. Ihr habt das mit vier anderen geguckt. Ja, habe ich gesehen auf Twitter, wie du das nachts gepostet hast. Pass mal auf. Vier Männer um die 30, meinst du, ganz im Ernst, da hat einer gesagt, Mann, das ist ja ehrenlos, das ist ja respektlos. Nee, wir alle fünf standen und haben das abgefeiert, dass der einer ins Publikum rennt und alle verdrischt. Das ist doch wohl mega geil. Wir brauchen jetzt mal nicht die große Moralkeule auszupacken. Mhm. Nee, sowas ist geil, sowas möchte man auch mal sehen. Habe ich nie gedacht, dass ich sowas mal sehe, dass der Dagestani da über den Käfig hoppelt und den einfach im Publikum dem Camp von Conor McGregor einer in die Fresse haut. Nee, hätte ich niemals gedacht. Aber jetzt, wo es passiert ist, finde ich es geil. Und jetzt brauchen wir nicht alle mal tun. Dieser Sport ist so von Respekt und Ehre geschwängert, dass er sich von dieser schlimmen Seite zeigt. Nee, ist ziemlich geil, Mann. Ist ziemlich geil, Mann. Jetzt haltet mal alle eure Fresse. Nee, sehe ich nicht so, weil die Art und Weise der Darstellung da einfach nur zwischen zwei Egos stattgefunden hat, die aufeinander geklecht sind, nur weil der eine aus dem Publikum zum komischen Backenbartträger da sagt, er sei eine Moslem-Ratte oder was er da gesagt hat, wie ich im Nachhinein gelesen habe. Ja, aber ich meine, da werden auch nicht nur Leute zu Schaden gekommen sein bei dieser Aktion, die da stattgefunden hat, die was damit zu tun haben. Das finde ich dann, weiß ich nicht, ob ich da als normaler Zuschauer mich freuen würde, wenn ich da gerade ein paar hundert Dollar bezahlt hätte, um mir das anzugucken, nur um irgendeinen verschwitzten Pisser zu sehen, der neben mir einem auf die Fresse haut und dann mit seinem verschwitzten Scheißkörper auf meinen 200.000 Dollar Anzug draufschwitzt. Weiß ich nicht, ob ich das... Kannst du mir mal glauben, das würden alle abfeiern. Ja, weiß ich nicht. Wenn du einen 200.000 Dollar Anzug hättest dir leisten, kannst wat, du, weiß wat, ich, weiß wat, ich. Was? Ja. Ja, aber du machst es nicht, weil du Understatement-Potter bist. Ja, aha, weiß ich. Ja, deswegen brauchst du auch keinen schwarzen Afghanen, sondern... Nee, sondern den billigsten Crap, richtig. Genau, aber glaub mir, das finden die Leute, und deswegen fand ich das auch ganz charmant, als Ricky letzte Woche fragte, ob ich das gucke, weil er da so einen kleinen im Durchschnitt mal vom Pöbel, vom Proletariat, wie wir es sind, bist du wahrscheinlich der Upper Class, die bei Mercedes arbeiten gefragt hat, ob sie das Event live gucken. Und ich kann euch beiden sagen, der asoziale Pöbel hat's abgefeiert. Und wir sind durchaus in der Lage zu reflektieren und in Frage zu stellen, ob das korrekt ist. Es ist auf keinen Fall korrekt, aber ziemlich geil, Mann. Gesichter des Todes ist auch ziemlich unkorrekt, aber man hat es als Kind dann doch geguckt. Ich weiß ja nicht, also wie gesagt, mir hat das nicht gefallen, dass das im Nachhinein da passiert ist. Und du weißt, dass ich nicht einer bin, der jetzt irgendwie auf der Moralkeule schwingt. Du bist aber auch gegen Bengalos, hast du schon mal gesagt, Pocho. Du bist schon eher glatt gebürstet. Bin ich auch. Corporate Pocho. Jetzt reicht's aber langsam. Die letzten Wochen bin ich ein Golden Retriever. Heute bin ich irgendein Mutterwesen, du hast versucht, glatt zu bügeln. Ja? Und jetzt bin ich glatt gebügelt? Ja, du dumme Sau. Ich steck dir sonst was in den Arsch. Und zwar so weit, damit es dir aus dem Hals wieder rauskommt. Dann zeige ich dir mal, wie glatt gebügelt ich bin. Mann, ja, ey. Also das war, habe ich jetzt an dem Wochenende besseren Trash-Talk gehört. Ja. Muss ich jetzt sagen. Aber nicht von Khabib Nurmagomedov. Von dem nicht. Nee. Dem habe ich aber guten... Ich muss aber wirklich sagen, dass ich diesen Derek Lewis? Ja. Gegen Nikolai Volkov? Nee, der war... Genau, Nikolai. War das nicht ein Wrestler? Der das Nikolai? Ja. Tu doch nicht so, das war doch deine Zeit in den 40ern damals. das fand ich ganz geil, das ist ja wirklich, das ist ja einfach, heißt ja auch Black Beast, oder? Mhm. Das ist ja wirklich ein unglaubliches Tier, das Viech. Also da möchte ich jetzt eher weniger gerne mit ins Octagon stellen. Natürlich den Anthony Pettis gegen Tony Ferguson Fight, wobei instant alle, die dieses Event beigewohnt haben, mit denen ich, die um mich rumsaßen, haben diesen Tony Ferguson gehasst. Und durchaus kam dann revidierend, ja, er ist mega geil, mega gut, aber der sieht ja so dämlich aus. Der sollte wirklich seine erste, hat er irgendeine Gage gekriegt? Fight of the Night? Wahrscheinlich, ne? Du meinst Bonus? Bonus irgendwie. War doch der Fight of the Night. Ja, die müssen normal Fight of the Night. Ich weiß, ich habe das gestern erst gelesen mit den Bonus-Geschichten. Ja, es war Fight of the Night, genau. Derek Lewis und Pettis. Aspen Ladd hat Performance of the Night bekommen und Pettis und Ferguson Fight. Wie fandest du den Women's Fight? Gut. Ja? Ja, ich fand die Card insgesamt hervorragend. Also ich hab das Gefühl gehabt, dass die Card, also da waren ja viele sehr skeptisch, weil die nicht so geil angeblich sei und so. Und ich fand aber, dass die sich ja super aufgebaut hat. Also man hat immer mehr, du hattest nicht so diese Downer drin, wo du gedacht hast, oh, mal nochmal zwei Kämpfe, die sollen jetzt endlich mal hinmachen, bis es dann mal losgeht, sondern es war eigentlich immer irgendwie unterhaltsam und gute Kämpfe. Also bis zu den letzten Minuten dieser Nacht hat eigentlich dieses komplette Event genau das gebracht, was man sich so erhofft hat. Und zu den Aktionen, dass das Leute zum Schluss abfeiern und so, das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Und dass da manche sagen, wow, wie geil geht denn das ab? Und dass das auch total viral gegangen ist letzten Endes. Ja, es hat ja keiner das Finish war ja Nebensache. Es ging ja nur noch um diesen Brawl, der danach entbrannt ist. Genau. Damit kann ich auch leben. Aber das Problem, was ich halt mit der ganzen Geschichte habe, ist, dass es halt wieder mal Wasser auf die Mühlen von den Leuten ist, die diese Sportart immer noch verbieten wollen, die der Meinung sind, dass das sowas wie moderne Hahnenkämpfe sind. Das ist mein Problem. Ja, also, dass du da sitzt und sagst, Alter, ist das geil, dass die ja mal völlig durchdrehen. Damit kann ich wirklich leben. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es auch für Offizielle vor Ort eine unheimlich gefährliche Situation ist, weil Dana White hat sich dazu ja auch nochmal geäußert. Gerade weil das Spotlight auch so groß war, wie wahrscheinlich noch nie, oder? Ja, das waren halt vor allen Dingen wichtige Leute auch im Publikum. Der Governor von Nevada war da. Ja. Der mit der Augenklappe, der Governor? Der war auch da, der Governor, mit einem Auge. Wow. Zumindest hat er zugeguckt. Es war halt einfach für die UFC ein wichtiges Event. Und dann passiert sowas. John Kavanagh hat danach was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ja, er ist halt, wenn er am Wochenende seine Trainingsstunden für Kinder gibt, immer wieder in der Situation, dass er älteren Leuten erklären muss, dass das keine martialische auf die Fresse, also nur, wo es nur darum geht, Leute zu verletzen, Sportart ist. Und diese Leute konfrontieren ihn halt ständig mit diesen Bildern. Also beziehungsweise jetzt werden sie ihn wieder damit konfrontieren. Er kriegt halt sonst dasselbe vorgezeigt. Ist doch zu Recht auch. Ja, ich glaube, diese Erklärungsnot schwebt immer beim MMA mit. Ja, du wirst halt dann immer wieder dasselbe sagen müssen und sagen, ja, das war dieser eine Kampf, aber das ist halt egal. Die Leute fühlen sich dann danach mit solchen Aktionen bestätigt. Und vor allem passiert das ja oft bei so großen Events. Also jetzt, so ein Brawl gab es noch nie abseits oder im Oktagon nach einem Kampf. Ja. Sowas gab es noch nie. Aber es gibt halt dann andere Vorfälle, die dann wieder ein schlechtes Licht auf den Sport werfen. Sei es Conor McGregor, der bei Bellator einfach mal ins Oktagon oder in den Käfig springt und einen Offiziellen eine klebt. Nur weil er der Meinung ist, dass er jetzt sich hier oder sein Freund ungerecht behandelt wurde. Das alles sorgt halt dafür, dass diese Sportart aus dieser Schmuddelecke auch nicht so richtig rauskommt. Profitiert diese Sportart auch ein bisschen von dieser martialischen, übertestosteronisierten Schmuddelecke? Ich glaube schon. Ja, ich glaube eher, dass sich das eher ein bisschen abgebaut hat in den letzten Jahren. Ja. Das war zu Beginn so, da hat man das auch gemerkt, dass einfach ja dieses fast schon Pro-Wrestling-eske so ein bisschen natürlich den Leuten gefällt, nur dass es halt dann wirklich auf die Fresse gibt und nicht einfach nur so normale Bumps und ein bisschen Show. Das hat schon dazu geführt, dass der eine oder andere sich das vielleicht mal eher angeguckt hat. Ging mir zum Beispiel auch so. Ja, also ich bin ja auch übers Wrestling zum MMA gekommen. Merkwürdig eigentlich, diese Transition, oder? Passiert die meisten, ich würde sagen, ganz viele haben genau diese Transition genommen wie ich. Ganz viele. Ich glaube, das kommt davon, weil man erwachsen wird, was das Enjoyen von Kampfsport angeht. Weil man dann, weiß ich nicht. Weil du dann davon hinkommst, dass du irgendwann, also sagen wir mal so mit, wann war es bei mir? Lass mich mal rechnen. 92, 96, ich sag mal so 97 hat es bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, Moment, das sind ja gar keine Kampfsportler beim Wrestling, sondern Schauspieler. Naja, aber darum geht es ja gar nicht. Also ich würde mir die Attitude-Era in der Qualität und Art und Weise, wie sie damals war, um die Jahrtausendwende, würde ich mir auch mit 32 noch angucken, gebe ich zu. Ja, also diese alte Wrestling-Zeit, also gerade so die WCW, WWE Storyline. Die Monday Night Wars, die würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken. Das war halt einfach, aber warum war das so? Weil es auch enorm rough und real wirkte. Genau. Also das könntest du, wenn es das nicht schon gegeben hätte, würde das heute immer noch funktionieren. Richtig. Aus meiner Meinung. Ist jedenfalls meine Meinung. Ja, ja. Nur jetzt kannst du das halt nicht mehr reproduzieren, weil jetzt würde halt jeder sagen, ja, ist ja wie damals bei den Monday Night Wars. Aber wenn jetzt durch Zufall so ein Battle zwischen TNA, weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, und der WWE entstehen würde und das würde sich so hochschaukeln und man hätte die richtigen Leute auf beide Seiten, dann kann ich mir immer noch vorstellen, dass das Interesse zieht. Ja. Aber ja, jetzt geht's halt nicht mehr, weil die Storyline wurde halt erzählt. Die können ja nur mit Hochzeiten aufwarten. Richtig. Das liegt, um es wirklich jetzt abzuschließen, das WWE-Ding, das liegt gar nicht am Material der Performer, sondern am Material der Offiziellen. 100%. Der Writer, an den Bookern liegt das. Meine ich ja. Da müsste man auch, das ist jetzt auch wieder so was haben wir schon tausendmal gesagt, wenn man da versuchen würde, den Jungs etwas mehr freie Hand zu geben, die Stärken auszuspielen, die echten und wahren Charaktere so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und Storys zu erzählen, das würde schon funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Das würde nur nicht Geld bringen, wie dieser PG-Scheiß. Das hat man bei NXT ganz gut gesehen. Das ist eine kleine Gruppe gewesen, auf die hat man einen Fokus gerichtet, die hat man sehr spärlich eingesetzt. Es waren halt nicht jedes Wochenende die gleichen, die man gesehen hat. Und zack, wurde das Ding zu einem riesen Event im Endeffekt. Also das war doch, für alle, die sich lange mit Wrestling beschäftigt haben, war doch WrestleMania eher die Vorfreude auf das NXT-Event. Richtig. Und das ist ja nicht von der WWE erzeugt worden, sondern es entstand daraus, dass man sich da auf alte Dinge wieder besonnen hat und das dann letzten Endes hat so laufen lassen. Wahrscheinlich ging das erstmal total am Radar vorbei von Vince und Konsorten. Und erst als es richtig dann groß wurde, haben sie mal da drauf geguckt und dachten, ja, Mensch, das importieren wir einfach jetzt in die großen Shows und dann geht's genauso weiter. Funktioniert halt nicht. Genau. Ja. Also das Material hast du mit den Bellas, Kevin Owens, Ricochets und Adam Coles. Also das hast du ja, aber es ist inakzeptabel, dieses Produkt. Es ist widerlich. Unerträglich. Ja. Ja, ich habe jetzt schon so lange nichts mehr gesehen, deswegen kann ich da gar nicht. Wie gesagt, ich hab den Adam Cole Ricochet Fight. Ist schon Monat her oder anderthalb. Das war ganz geil. Das war bei das letzte, was ich gesehen. Um jetzt mal zurückzukommen auf MMA, vor allem bei dem Kampf habe ich halt gedacht, dass es für viele eine gute Möglichkeit ist, zu sehen, wie. Bei welchem Kampf jetzt? McGregor gegen Nurmagomedov. Ja. Wie variantenreich dieser Sport ist. Weil einfach da fast alles abgebildet wird, was diesen Sport ausmacht. Fast alles. Und gut zugänglich ist durch den Casper McGregor halt. Und das meine ich gar nicht abwertend, sondern er sorgt halt einfach mit seiner Art dafür, dass Leute auf diesen Sport aufmerksam werden. Und dann diesen absoluten Ausnahmeprofi Nurmagomedov. Das ist halt einfach wirklich, mittlerweile muss man davon sprechen, dass es einer der besten Kämpfer ist, die jeden UFC gekämpft haben, vielleicht sogar die es hier gab. Und definitiv, aus meiner Sicht, ist es der beste Lightweight-Kämpfer, der jemals überhaupt diesen Sport ausgeübt hat. Also das ist, ist unfassbar, was der einfach macht. Ich finde, bei der Paarung, die hat es auch über alle Maßen plakativ dargestellt. Das hat, also wir haben im Vorfeld, ging ja erst um 4 Uhr los, das Event, da konnte man, wir haben noch 2 dann losgeschickt zu McDonald's, ein bisschen was holen. Wir haben dann noch in der Zeit, wo es dann losging, haben wir noch ein paar YouTube-Videos geguckt über irgendwelche Typen, die das so ein bisschen erzählen. Und da war es ja auch ganz klar, für jeden verständlich, dass Khabib der Wrestler ist und McGregor der Striker, vor allem der Counter-Striker, und dass, wenn der eine den anderen auf den Boden bringt, der das den Vorteil hat, und wenn es lange im Stand-up bleibt, dann hat Conor McGregor die besseren Karten. Und das war, finde ich, für im Main-Event und für Leute, die wie in dieser Nacht zum ersten Mal ein UFC-Event geguckt haben, sehr plakativ, sehr einfach dargestellt, und es hat sich ja dann auch ausgezahlt. Also Khabib hat ja Conor meiste Zeit runter gewrestelt, und da war er dann auch irgendwann Ende, hat er dann auch ausgetappt, ne? Also, wobei, du hast ja sogar 4. Runde vorausgesagt, richtig? Ich hab's gesehen. Ich hab mich über den Dingen gestellt vor 5 Tagen und hab's einfach gesehen. Nee, ich fand trotzdem einige Dinge von McGregor beeindruckend. Vor allem so ganz am Anfang, seine Takedown-Defense war nicht schlecht. Der Gameplan sah ja wohl vor, dass man die ersten 2 Runden mehr oder weniger erstmal hergibt. Und dann darauf baut, dass, was bislang auch immer so war, nur Nurmagomedov etwas müde wird. Also man hat in zurückliegenden Kämpfen schon gesehen, dass er so ab der 3. Runde, wenn es dann eigentlich schon durch war, also bei seinen 3 Rundenkämpfen, nicht mehr so viele Takedowns durchgezogen hat und einfach auch müde wurde. Und das war so ein bisschen, auf was man gesetzt hat, dass die 3., 4. und 5. Runde dann an McGregor geht. Und in der 3. Runde sah es ja dann auch gut aus. Die hat sich McGregor geholt, das war richtig gut. Und trotzdem war ich relativ überrascht, wie gut McGregor in der 1. Runde sich verteidigt hat am Boden. Also das war die Takedown-Defense war in der 1. Runde überragend, gerade am Anfang des Kampfes. Aus meiner Sicht hat er da trotzdem einen Fehler gemacht. Er hat zuerst richtig reagiert, aber das ist jetzt zu nerdig, da einzusteigen. Aber ich gebe dir recht, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so lange zumindest im Stand bleiben kann. Mir war klar, als Nurmagomedov ihn hatte, dass es irgendwann auf den Boden geht. Und vor allen Dingen, wenn es dann gegen den Käfig geht, hast du einfach keine Chance mehr. Dann ist das Ding vorbei. Und da hat Nurmagomedov noch nicht mal alle Tricks ausgepackt. Also das war jetzt so von außen betrachtet, wäre da noch mehr möglich gewesen. Also das ist halt einfach so. Wenn Nurmagomedov dich zu packen kriegt, wird's schwierig. So, aber was ich auch beeindruckend fand, war die 2. Runde. Du musst mal am Boden liegen gegen Khabib Nurmagomedov und die Dresche einstecken, die McGregor da eingesteckt hat. Dass der danach nochmal in der 3. Runde zurückgekommen ist, ist unfassbar. Also das ist wirklich, das sagt man immer so schnell, unfassbar, aber das ist ein anderes Level. Nurmagomedov aber auf dir drauf ist ein anderes Level. Das ist nicht normales MMA. Das ist einfach Next Level. Ja, was würdest du sagen? Warst du auch der Meinung, dass Khabib in der 2. Runde mit Conor getoyt hat? Also der hätte das auch finishen können, oder? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die ganzen Schläge, das war, er hatte auch mit ihm geredet. Ja, da ging es darum, dass er häufig auch, also McGregor hat viele Fouls begangen, wo auch wieder nicht eingeschritten wurde. Ja, er hat zum Beispiel auf die Handschuhe festgehalten von Khabib, der hat seine Zehen im Käfig verankert, das hab ich in der auch Hose gesehen, gezogen. Dann gab es einen Ellenbogen auf dem Boden, der so illegal war. Dann gab es einen Kniestoß auf dem Boden, der total illegal eigentlich ist. Und das hat Khabib ziemlich aufgeregt. Und das hat er auch immer wieder gesagt und angesprochen. Und ich glaube, in der 3. Runde ist ihm dann fast der Kragen geplatzt, als McGregor das immer wieder gemacht hat und Herb Dean da eigentlich nicht nachhaltig eingegriffen hat. Woran lag das? Gab es da eine Direktive? Lass mal unseren Golden Boy ein bisschen mehr durchgehen. Ich glaube eher, dass Herb Dean dazu beigetragen hat, dass das, was Conor eigentlich wollte, nicht zustande kam. Weil ich glaube nicht, dass er sich damit einen Vorteil in dem Sinne verschaffen wollte, dass er Khabib jetzt einen zimmert und der erstmal dann angeschlagen ist oder irgendwas. Sondern solche Aktionen führen in der Regel dazu, dass der Referee den Kampf unterbricht. Und das bedeutet, dass McGregor einfach hätte mal durchschnaufen können. Ich glaube, ihm ging es mehr darum, dass er ermahnt wird oder sonst irgendwas und erstmal kurz durchschnaufen kann. Und die Position vielleicht dann auch nochmal ändern kann. Also du musst zwar dann wieder in dieselbe Lage zurück, auch wenn er den Kampf stoppt, aber trotzdem ist das anders, als wie wenn er halt die ganze Zeit auf dich drauf liegt und du musst darauf reagieren, was er so macht. Also das, ich glaube eher, dass es aus der Richtung kam, was McGregor da versucht hat abzuziehen. Und deswegen fand ich es gut, dass Herb Dean das nicht unterbrochen hat und ihm nicht diese Pause gewährt hat, die er dann sich erhofft hätte. Ja, weil es ist halt schon auffällig gewesen, dass er eben relativ wenig gemacht hat dagegen. Er hat ab und zu mal gesagt, hier, greif nicht an die Shorts, greif nicht an die Handschuhe und so, aber das war alles nicht so nachhaltig, wie man das sonst kennt. Genau, ja. Ganz offensichtlich war auch, dass McGregor halt den Fuß im Käfig hatte, ne? Ja, das sieht normal ein Referee, darauf achtet er auch, also das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, aber wenn man ehrlich ist, hat es ihm überhaupt nichts gebracht, also er hat sich nicht mal einen Vorteil dadurch verschaffen können. Ja. Ich dachte wirklich, ja, er macht das jetzt halt so und strapaziert das bis zum geht nicht mehr und vielleicht kommt es dazu, dass der Ref das kurz unterbricht und dann sind es genau die paar Sekunden, die dir dann eben dann wieder die Luft zum Atmen geben, um dann doch nochmal den Rest der Runde durchzuhalten, weil die zweite Runde war absolut hart, das war eine 10-8 für Khabib und klar, es hätte sein können, er kann das finishen. Es gibt bestimmt auch Referees, die dann in bestimmten Momenten früher einschreiten als Herb Dean. Schwer zu sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass Conor McGregor da relativ lockerlässig in die dritte Runde geht. Obwohl das ja dann so war. Also ich dachte schon, dass in der dritten Runde schon Feierabend sein müsste eigentlich. Ja. Aber dann hast du halt gemerkt, Khabib hat dann seine Pause genommen, war ein bisschen schwächer und dann hat McGregor halt auch direkt gut getroffen. Das ist halt jetzt die Frage, ob er, also was mir halt aufgefallen ist, dass seine Schläge insgesamt nicht ganz so präzise kamen und so schnell vor allem, wie man das sonst gewohnt war. Und jetzt weiß ich nicht, liegt es daran, dass er halt dann enorm müde war, die Muskeln halt einfach dann wirklich total ausgepowert, oder hat es auch damit was zu tun, dass er sehr lange nicht mehr gekämpft hat? Also das hat auch zum Beispiel John Mischung aus beidem geführt. Kann auch sein. Er hat gemeint, es ist halt enorm schwer, diese Situation nachzustellen beim Training. Also du kannst da 10-mal echte Kämpfe veranstalten, was sie wohl auch gemacht haben, um ihn darauf vorzubereiten. Aber die Situation dann im Oktagon zu erleben, ist immer anders als im Training. Und kannst natürlich auch das nicht reproduzieren im Vorfeld, weil es keinen zweiten Khabib gibt, ne? Ja, das ist ganz schwer. Der das auf diesem Niveau macht. Das ist enorm schwer, sowas nachzustellen. Vor allen Dingen in der Art und Weise, seine Art und Weise, wie der dich am Boden pinnt. Ja, mit dieser, das hat man ja ganz oft gesehen mit dieser Technik, dass er seine Beine um deine schlingt, so dass du dich überhaupt dann nicht mehr draus befreien kannst. Ja. Auch da habe ich gelesen, dass McGregor in seinem Camp genau das versucht hat zu verteidigen, das zu lernen. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Und als er dann am Boden aber sich mit Khabib wiedergefunden hat, war das nochmal ein ganz anderes Level, was da abgegangen ist. Ja, es ist schon Wahnsinn. Aber sie wollen unbedingt das Rematch des McGregor Camp. Ich bin mal gespannt, ob es dazu geben. Kommt. Ja, jetzt muss man. Ja, aber da kriegt er sie doch wieder aufs Maul. Das ist doch, ja. Das ist doch dumm, da eigentlich dagegen zu gehen, weil man hat ja jetzt. MMA-Pocho. Ja, das ist alles klar. Möglich. Das ist mir klar. Aber nichtsdestotrotz habe ich doch auch jetzt das, was ich gesehen habe, als Zusammenfassung hatte McGregor, auch wenn ich es schade finde, weil ich die Art und Weise, wie er auftritt, auch sehr feier und so weiter. Er hatte ja nicht den Hauch einer Chance, theoretisch gesehen, mit meinem Verständnis, was MMA angeht. Die dritte Runde hat mir schon das Gefühl gegeben, dass was gehen könnte. Ja, aber nichtsdestotrotz stand. Aber da bewegen wir uns auf einem Lucky Punch-Niveau. Ich kann seinen Namen nicht vernünftig aussprechen, darum sage ich es. Die dritte Runde war für mich nicht Lucky Punch-Niveau. Das war sehr, sehr gutes Striking einfach wieder. Das, was man so vom McGregor kennt. Und das war noch nicht mal sein bestes Striking. Also für mich war das sein schlechtester Kampf in der UFC bislang. Vielleicht der zweitschlechteste. Der erste Nate Diaz-Kampf war auch nicht besonders gut. Aber ich habe schon das Gefühl, dass McGregor noch mehr kann als das, was er da gezeigt hat in den vier Runden. Was Pocho, glaube ich, gerade meinte, sehe ich sich ähnlich, dass er, ich glaube, Pocho meint auch das ein bisschen, ich muss auch fast sagen, dass der Gag nun zu Ende erzählt ist. Genau. Conor McGregor. Ich glaube, wenn er jetzt nochmal pulverisiert wird, was durchaus eine Option ist, wenn er nochmal gegen Nurmagomedov ins Oktagon steigt, wenn er dann wirklich pulverisiert ist, dann ist, glaube ich, der Charakter tot. Dann kann es wirklich sein, dann nimmst du ihm halt nichts mehr ab. Dann kannst du auch den Leuten, die erzählen, die sagen, ja, das ist doch nur ein Quatschkopf. Und dann kannst du aber auch schwer nur noch argumentieren, ja, aber er liefert auch ab. Ja, er liefert sich auch jetzt, ab. Danach kriegst du halt Finley-Gimmick und geht in die WWE. Punkt. Genau, kriegst du das. Wird jetzt, denke ich mal, schon vielen so gehen, die über den Mayweather-Kampf zu McGregor gekommen sind. Also da haben sie halt gesehen, sein Trash-Talk und so. Und dann wird er da gefinisht. Jetzt ist das die nächste Aktion, die sie von ihm sehen. Wieder Trash-Talk gegen Khabib. Wird da auch gefinisht. Ja. Also das ist ja für ganz, ganz viele Leute, für mehr Leute als, also die ihn jetzt neu kennengelernt haben, wahrscheinlich als die, die ihn schon davor gekannt haben, das, was sie jetzt mitnehmen von Conor McGregor. Das sind diese beiden Kämpfe. Ich bin auch gespannt, wie sein nächster Pay-Per-View so funktioniert. Aber er hat ja gesagt, er will Madison Square Garden antreten, ne? Ja, aktuell würde da ein Lizenzproblem bestehen. Aufgrund des Busvorfalls würde er da noch nicht mal eine Lizenz bekommen. Aber grundsätzlich für die Marke Conor McGregor kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man jetzt erstmal einen Kampf zwischenstreut. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur für die Marke, ich glaube auch für ihn wäre es gut. einen ja, oder durchaus das oder? Auch, ja. Ja, lassen gegen CM Punk kämpfen, das funktioniert garantiert. für die Marke ist es aus meiner Sicht scheißegal. Du kannst den gegen Luft stellen und die Leute würden sich's angucken. Aber Fakt ist eins, wenn die nächste Woche bekannt geben würden, McGregor, Khabib Nummer 2 im März, was weiß ich, April, Mai oder Juni, die Leute würden es trotzdem wieder abfeiern. Weil da so viel noch jetzt offen ist durch die Aktion, die danach abging, das würden die Leute abfeiern. Da bin ich mir relativ sicher. Obwohl ich es auch nicht befürworten würde. Für mich ist der Weg ganz klar. Ich würde jetzt definitiv Khabib als nächstes, wenn er überhaupt dann eine Lizenz noch bekommt, also so wie es aussieht, wird er ja nur 4 bis 6 Monate gesperrt. Also da ist er nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Der Titel wird ihm nicht aberkannt. Ja. Wie fandest du die Entscheidung, dass Dana White ihm nicht in das Gold umgewickelt hat? Ich glaube, richtig, ich konnte es gut nachvollziehen. Ja, fertig. Also im ersten Moment hätte ich an sowas gar nicht denken können. Also ja. Da muss man auch wieder sagen, geil, dass der in so einem Moment noch so klar denkt. Aber er hat halt das schon mal selber miterlebt. Von daher war es dann sinnvoll, sich so zu entscheiden. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, auch während der Ausschreitung nicht, dass das Publikum, also dass das alles gleich auch aus dem Publikum heraus eskaliert. Es war eigentlich, und das ist auch schon wieder absurd, ein normales UFC-Publikum. Sprich, da wurde sich halt auch ja in den Katakomben gekloppt und im Publikum. War halt so. Ist halt fast bei jeder UFC-Veranstaltung so. Mhm. Es sind halt auch oft so, dann in Vegas besaufen die sich bis zum geht nicht mehr. Ja. Und dann hast du halt so ein gewisses Klientel auch. Es flogen aber schon dann doch vermehrt Bierbecher in Richtung Nurmagomedov, als er Backstage gegangen ist. Aber damit, also natürlich, ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, du hättest damit auch rechnen dürfen, wenn es diesen Vorfall nicht gegeben hätte. Also das hat man auch schon bei Jose Aldo gesehen und so. Ich finde es im Nachhinein gut, dass er es so gemacht hat, weil die Gefahr besteht natürlich, dass das wirklich dann auf einmal um sich greift und plötzlich die ganze Halle da auf die Fresse haut. Also das muss ja nicht unbedingt sein. Von daher kann ich damit leben und ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, aber für Khabib war es, glaube ich, eine enorme Demütigung, dass er da nicht den Gürtel bekommen hat. Aber das ist halt dann einfach, das Ding, mit dem muss er halt jetzt leben. Die Scheiße hat er fabriziert, letzten Endes. Ja. Also er hat halt da, er ist halt in dem Moment über die Stränge geschlagen. Ich finde das jetzt nicht schlimmer als die Busaktion oder so. Ja, also das finde ich alles nicht schlimmer oder so. Aber in dem Moment wäre es halt einfach auch völlig ausreichend gewesen, wenn er wie der King im Oktagon gestanden hätte und sich hätte feiern lassen. Das war der größte Moment seiner Karriere. Ja. Ja. Hab ich jetzt gesagt, gegen wen der als nächstes kämpfen soll? Tony Ferguson. Das ist mein Ding, das will ich jetzt sehen. Ja, das. Ein Kampf, auf den wir alle schon seit Jahren warten, der auf 4-mal schon angesetzt wurde oder 5-mal und immer verletzt sich jemand oder. Und meistens war es wahrscheinlich Ferguson, oder? Sowohl als auch. Also, Khabib hat sich, glaube ich, auch 2-mal verletzt abgemeldet. Also, das hat selbst sich die Waage. Aber war der Wahnsinn, oder? Also Pettis gegen Ferguson war der absolute Wahnsinn. Dieser Bicycle Kick, nee, wie heißt denn das? Dieser Capoeira Kick da, als Anthony Pettis am Fans stand und er zugedeckt wurde von Tony Ferguson und die einzige Möglichkeit, etwas völlig Absurdes zu machen, das ist mega geil. Das Schade ist halt auch, dass Ferguson aufgrund der Ereignisse nach dem Kampf auch so ein Stück im Hintergrund gerutscht ist. Ja, überhaupt ja. Auch Derek Lewis und so. Die Berichterstattung findet halt eigentlich nur über diesen Vorfall nach den großartigen Kämpfen statt. Ist auch wieder schade, weil du könntest ja direkt das aufgreifen, so hey, habt ihr den Typen aus dem Co-Main-Event noch gesehen? Wisst ihr, wie gut er gekämpft hat? Der kämpft jetzt gegen Khabib. Weißt du, also das ist ja eigentlich eine gute Storyline, die man da eigentlich aufgebaut hat. Und die beiden, die hatten ja schon ihren Beef miteinander. Und es gab ja schon einen angesetzten Interims-Titelkampf, der eine Nacht, bevor er stattfinden sollte, abgesagt wurde. Also Da ist richtig was an Action eigentlich da, die man auch vermarkten könnte. Und auf der anderen Seite würde ich die Chance nutzen und Pettis gegen McGregor stellen. Hast einen super geilen Kampf und für McGregor wäre es der Kampf, wo man sagen kann, ja, er kann sich hier nochmal gegen wen McGregor? Gegen Pettis. Ja, da stehe ich aber wieder nachts auf, du kannst mir aber glauben. Ja, es ist halt einfach so ein Kampf, wo McGregor scheinen kann oder ja glänzen kann. So sagt man es, glaube ich, im Deutschen. Entschuldigung, ich war gerade eben noch in einem englischen Podcast. Will I think. Und das wäre für mich so das Ding, was ich jetzt gerne sehen würde. Oder natürlich Nate Diaz 3. Das wäre natürlich auch schön. Kann ich auch mitleben. Ja, steht ja 1-1, ne? Da steht es 1-1. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Da wird ja sich auch fast drüber gekloppt, ob jetzt Nate Diaz. Aber der Nate Diaz ist doch auch der Profikiffer, ne? Ja, auch, wer noch? Ja, die ganze Diaz-Familie, so wie ich das gerade. Ach so, ich dachte, du meinst wen anders. Okay. Ja, Derek Lewis ja auch. Der hat ja auch gleich zu Joe Rogan gesagt, hey, ihr habt ja gesehen, bei euch kann man gut kiffen, kann ich mal in deinen Podcast kommen. Also, Aber das Schönste war für mich, dass er sich echt die Buchse ausgezogen hat. Das war, ich habe heiße Eier. Warum hat er das so mal gemacht? Ja, weil er, seine Eier sind so heiß, hat er gesagt. Das ist unheimlich, unheimlich heiße Eier hat er gerade. Da muss ich jetzt noch mal kurz den deutschen Kommentar loben. Derrick Lewis hatte irgendwie, seine Kämpfe vorher waren relative Stinker, stimmt das? Also sie waren sehr langweilig. Nee, haben so, die gesagt. Ja, sagen wir mal so, nee, ist der Großteil war eigentlich schon unterhaltsam. Es gab, oder es gibt immer wieder in jedem Derrick Lewis-Kampf zwischen oder so Phasen, wo das nicht so besonders gut aussieht, weil er steht halt nur rum und wartet auf seine Chance, seinen Gegner auszunocken. Und sein Gegner hat dann natürlich Schiss, dass Derrick Lewis ihn ausnockt. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das aussieht bei zwei Heavyweights. Und du bist in der dritten Runde. Das sieht nicht schön aus. Aber es ist halt immer so dieses, holy shit, wenn der XY trifft, dann liegt der. So, das ist halt trotzdem auch Derrick Lewis. Also Stinker würde ich nicht sagen. Ich meine, der hat halt, ich glaube, von seinen letzten 10 Kämpfen hat er, glaube ich, nur 2 via Decision oder so gewonnen. Ja, und einmal hat er gegen Mark Hunt verloren, aber ansonsten hat er halt alles durch KO gewonnen. Also da kannst du ja nicht von Stinker reden. Also was der Typ da, nicht du jetzt, sondern was der Typ da gesehen hat. Ja, ich gucke gerade mal seinen Rekord an. Er hat halt original in, ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe das jetzt sind, aber es gab eine Decision gegen Francis Ngannou, die er gewonnen hat. Das war sein letzter Kampf vor dem Volkov-Kampf. Und es gab eine Decision, die er gegen Roy Nelson gewonnen hat. Das war wirklich kein besonders guter Kampf. Das stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Und der Rest war alles KO, TKO, KO, TKO. Und dann bei Bellator hat er vor 7 Jahren mal eine Decision verloren. Ja, komm, das ist schon gut. Also das ist halt Heavyweight, absolut. Das ist ein großer Heavyweight und ja, so laufen die Kämpfe halt. Trotzdem, ein guter Striker. Gute Takedown-Defense. Ja, durchaus. Besser als wir beide zumindest. Ja, also ich weiß noch genau, als ich den zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe. Das war in einem Kampf gegen Guto Inocente. Ja, Inocente, da kann ich auch noch gut. So. Brasilianer, seines Zeichens gut aufgestellter Kämpfer, muss man sagen. Wer? Gut. Gute. Gute? Ja, also das kann mich dran erinnern. Bei Inocente wurde damals immer noch so gehypt, so, das könnte mal ein richtig guter werden. Das ist jemand, da müssen wir unser Augenmerk drauf legen. Und dann wird er halt in der ersten Runde massivst ausgenockt. Und da habe ich gedacht, holy shit, was ist denn das für ein Typ? Ja, aber guter Mann. Bei UFC 230, das überlegen, ist das immer um 4 Uhr nachts wahrscheinlich, ne? Jo. Boah, ist ganz schön hart, Alter. Ist das Main Event da weggefallen? Das war doch so ein geiles Main Event, oder? Nee, da ist kein Main Event weggefallen, sondern da gab es keins bislang. Aber es ist auch wieder so ein prestigeträchtiger Pay-Per-View, weil der in New York stattfindet, im Madison Square Garden. Da wollen sie immer ein ziemlich geiles Main Event aufbieten. Aber da gibt es zum Beispiel den Poirier gegen Diaz-Kampf. Ja, klar, gegen Luke Rockeholde ist auch dabei. Ja, gegen Chris Weidman gibt es das Rematch, ist auch schön. Jacare kämpft gegen David Branch, auch ein sehr, sehr schöner Aber Kampf. Aber was wird denn da als Main Event gehandelt? Ja, da gibt es jetzt eine neue Entwicklung, dass da Derrick Lewis, den du jetzt gesehen hast bei 229, gegen Daniel Cormier antreten könnte. Also das ist alles nur so Gerüchteküche, wurde bislang noch nichts bekannt gegeben. Fakt ist, dass es der 125 Pfund Frauentitel momentan in dem Main Event geschafft hat und der ist vakant und soll ausgetragen werden zwischen Jara Eubanks und Valentina Shevchenko. Das ist also Bantamweight. Nein, das ist Flyweight. Ach, da gibt es jetzt drei. Kennt ihr nicht Eiskunstlauf hier? Shevchenko ist das nicht Eiskunstlauf? Nee. Ja, richtig. Nee. Es gibt, die macht bei alles, was zählt, macht die jetzt mit. Genau. Es gibt 4 Frauengewichte. 4 jetzt inzwischen schon, das gibt's ja gar nicht. Gibt's doch bald ein Tag Team Belt, habe ich gehört. Gibt's bald. Ja, also auf jeden Fall ist das jetzt so momentan der aktuelle Main Event. Ich glaube, das ist auch noch nicht offiziell. Holt mich nicht ab, muss ich sagen. Ja, ist ja klar, holt niemanden ab. Ist für alle eine Enttäuschung. Eigentlich haben alle gedacht, Mann, wenn ihr nichts findet, dann stellt halt Poirier gegen Diaz in den Main Event und fertig. Und jetzt gibt's halt diese Entwicklung. Also die UFC sucht weiter nach einem Main Event, auch wenn man sagt, nee, der Main Event ist eben der Flyweight Interims Titelkampf. Aber jetzt kommen die Gerüchte auf, dass Derrick Lewis gegen Daniel Cormier um den Schwergewichtstitel antreten. Okay, soll. Das holt mich jetzt nicht so, muss ich sagen. Ja, ich kann das für normale Casual-Fans gefühlt macht DC da einen Wurf und hüppelt den auf den Boden weg. abwarten. Jo, gut, ihr süglich. Nee, schön. Er hat mich auch ein bisschen wieder reingeholt. Erstens natürlich wegen The Zone, weil Apple TV, ich gucke ab und zu, also ich gucke jeden Tag abends mal rein bei The Zone, gerade auch sonntags abends. Habe ich es relativ häufig, jetzt mal nicht, weil es da immer schöne Spiele gibt in Italien oder Spanien, gucke ich da immer ein bisschen Fußball rein und mega kacke, dass The Zone jetzt die Premier League verloren hat. Hab auch Sky, ne? Weiß nicht, ob ich das verlängern werde, höchstwahrscheinlich nicht. Wenn ich da so ein Killer-Angebot kriege, dann werde ich es wahrscheinlich machen für 10 Euro, aber es ist einfach entspannt, bei The Zone die Premier League zu gucken. Das habe ich jetzt wieder gesehen, als ich die zweite Halbzeit Liverpool gegen City gesehen habe. Es funktioniert einfach. Du siehst es da und es läuft schon und klick und bumm, alle Spiele hast du da. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass es bei Sky wieder ein bisschen verkropft wird, dass du da irgendwie, dass das alles so clumsy ist. Ich möchte da einfach, das ist mir alles zu träge und zu kacke bei Sky. Ich möchte das nicht haben. Ja, es gab, glaube ich, niemand, der sich gefreut hat, dass Sky die Premier League zurück. Sky hat sich gefreut, wahrscheinlich, ja. Ah, die Idioten. So, Dieter der Woche. Ja. Dann gehen wir endlich mal nach Hause. Das war halt sowieso. Ja, eine Folge, da muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich fast für schämen. Chris, vor allem du. Dieter der Woche. Folge, ey, ich habe ja schon wieder gewonnen. Das ist ja eine Überraschung. Wieder. Und Robert Zieler, 52%. Was soll denn das heißen? Das ist ja eine Überraschung. Es ist ja jetzt fast so, als wenn du hier die Siegeslegacy hast. Ich glaub langsam, dass ich von vornherein, um auch nochmal meine Stimme zu erheben, Ich habe von vornherein ja überhaupt keine Chance. Ich versuche Gefühle anzubringen, da habe ich keine Chance. Mhm. Ich versuche Sachen anzubringen, wie sonst was, ich habe keine Chance. Das liegt natürlich auch in erster Linie Schöne Erklärung, ich versuche Sachen anzubringen, wie sonst was. Ja, auf jeden Fall verschiedene Aspekte und so weiter, ja. Aber ob es Gefühle sind, ob es Hass ist, ob es Ableitung ist, ob es Geilheit ist, Es funktioniert alles nicht. Es liegt natürlich in erster Linie daran, dass ich hier nicht zu Wort komme. Und wenn ich dann solche 30 Minuten Diskussionen mitbekomme über irgendwelche Namen, die ich nicht richtig aussprechen kann, dann ist das natürlich alles klar und tut mir nur im Herzen ein bisschen weh. Nichtsdestotrotz möchte ich vor der Nominierung aller sagen, dass ich mich bei denen irgendwie 20% bedanke, die irgendwie da mal für mich stimmen und ich heute bei meiner Nominierung mir einfach aus dem Bauch herausgehe und in dem Moment mich erst für den Dieter der Woche entscheide, wenn ich von Ricky gefragt werde, das wollte ich nur mal sagen. Danke. Also man muss zwei Sachen sagen. Zum einen, die einzige Streak, die hat nicht Ricky, die habe nicht ich, die hat Pocho. Pocho ist für mich die einzig Konstante beim Dieter der Woche, denn der ist immer straight auf einem Niveau. Das ist wirklich gemein, ja. Absolut. Und das andere Ding ist, Pocho, dass du dich hier nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wir drei jetzt podcasten, dich darüber beschwerst, dass du keine Airtime oder so bekommst oder hast. Ja. Da können wir nichts für. Auch für mich ist das hier ein Hauen und Stechen. Ja. Mal mir eine Minute abzuzwacken, wenn Ricky mal nicht redet. Das ist einfach, du musst es einfach dir nehmen. Nimm es dir, Pocho. Nimm ich mir das jetzt alles von dir. Guck mal, Ricky ist jetzt so professionell, der macht jetzt beim Mainstream-Podcast und so. Ja. Der weiß auch mal, wenn er mal einfach eine Minute abgibt. Jetzt frisst der schon wieder. Übrigens, das T-Shirt, das wird es noch in diesem Jahr geben. Ja. Ich kann es kaum abwarten. Ja, jetzt frisst er schon wieder. Pocho, du bist... Ricky sollte das. Jetzt müssen wir erstmal die Siegerehrung hier zu Ende bringen. Ja, ja. 97 haben wir gestimmt und auf dem letzten Platz ist gelandet mit nur 21% vernichtend, aber zumindest waren es Gefühle aber und sonst was. Du musst immer respektabel sagen. Es waren respektable 21% für Andrea Scheuer. Versehentlich habe ich tatsächlich als erstes Sven Scheuer zur Auswahl gestellt. Ich aber auch. Aber er heißt natürlich Andrea Scheuer. Toller Pick, aber am Ende klar unterlegen, muss man leider sagen. Platz 2, Paulo Dybala, 27%. Es war ein Verzweiflungspick vom Chris, muss man sagen. Ja. Aber gut, man lernt ja aus seinen Fehlern. Und sensationelle 52% für die 1, Ron Robert Zieler. Ein Torwart, ja, den man so kaum ein zweites Mal in der Bundesliga trifft, sieht, findet und auch begehrt. Muss man ganz ehrlich sagen. So, Folge 30 ist diese Folge. Und ich öffne das Kästchen, um eintragen zu können, wen der Pocho nominiert für den Dieter der Woche der Ausgabe 30. Übrigens, bislang finde ich die schlechteste Dieter-Ausgabe. Das muss ich noch dazu sagen, das ist aber wirklich der Fluch des Rasenfunks. Gestern, als ich da mit den VfB-Influencern einen Podcast aufgenommen habe, will ich die begrüßen. Und was ist jetzt das Problem? Erklär mir, was das Problem ist. Kann man nichts anderes mehr über andere Podcasts sagen? Ich hab mich nur zurückgelehnt. Du bist so kratzbürstig. Ich bin überhaupt nicht kratzbürstig. Ich bin einfach um 32 und hatte schon Bandscheibenvorfall. Wenn ich mich zurücklehne, stöhne ich. Na gut. So, da setze ich mich hin, beginne die Podcast-Folge und stelle fest, dass ich meine Notiz mit den Twitter-Accounts und Internetadressen von den Vögeln vergessen habe, beziehungsweise nicht am Schreibtisch hatte. Und dann habe ich da rumgeeiert und ich dachte mir so, super, jetzt warst du im Rasenfunk, die Leute hören sich STR an und hören da einen völlig eirigen, fahrigen Moderator, der nichts auf die Reihe bekommt. So ging das schon mal los. Und dann dieses Fiasko heute bei Dieter, das war mir gleich klar. Aber gut, so ist es halt. Pocho, mit diesen guten Vorzeichen und mit der guten Stimmung bitte ich dich um den Tipp. Nee. Ach, leck mich doch am Arsch. Sag den Namen jetzt. Nee, also ich mache das jetzt ganz lang. Also ich ziehe das jetzt von vorne hinein bis nach hinten durch. Ich werde jetzt 20 Minuten über meinen Pick reden. Ich werde bei seiner Geburt anfangen. Ich werde da anfangen, wo er als Kind gespielt hat und so weiter. Nein, ich könnte natürlich hingehen und könnte jetzt natürlich diese Aktion bringen, weil Chris ja zweimal durch sein, ich würde schon fast sagen, infantiles Verhalten heute im Podcast. Schön. Dass er dadurch schon zweimal seinen Pick genannt hat, mit dem er denkt zu gewinnen, nur weil der ein paar Tore schießt gegen irgendwelche unterklassigen Ligue-1-Vereine. Ich könnte dahin gehen. Ich könnte auch sagen, dass ich irgendwie wieder einen lustigen Pick nehme, aber das habe ich ja auch gemerkt, dass mein Humor da anscheinend nicht angebracht ist. Also werde ich es jetzt in Zukunft so machen, bis ich wieder gewinne, werde ich nur noch Picks nehmen von meinem Verein, egal ob die schlecht spielen, ob die gut spielen, ob die eine tolle Rückennummer haben, ob die eine schlechte Rückennummer haben, ob die jemand kennt oder nicht. Ich werde nur noch Leute von meinem Verein nehmen und diese Woche kann es eigentlich kein anderer sein, als mal wirklich den einzig wahren König, den einzigen, dem die Krone auch wirklich auf einem Bild von Ricky gemacht stehen würde, der das 3:0 auf eine Art und Weise zelebriert hat, wie kaum einer, der es kann, wenn er so reingebracht wird, der kurz vor Schluss eingewechselt wird und dann in München den Deckel drauf macht. Mein Pick für diese Woche ist natürlich der Flacco. Ja, was soll ich jetzt schreiben? Patrick Herrmann oder natürlich. Patrick Herrmann. Patrick Herrmann, bitte, als Pick. Na gut. Ich weiß auch, dass ich damit nicht gewinnen werde, aber ist mir egal. Jetzt hör mal auf, du bist ja wie so... Ist mir egal. Nein, ist mir egal. Nein. Also, Pocho, jetzt wählt halt einmal für den Pocho den Patrick Herrmann. Gibt ihn den Trost, Dieter. Es würde mir schon sehr helfen, wenn einer von den 24 Fake-Accounts von Chris mich wählen würde. Vielen Dank. Den Dieter der Herzen für Patrick Herrmann. Ich bin dafür. So, Chris. Boah, ich sag doch, alles nur Satire ist, Chris. Ne? Ist alles nur Satire. Boah, ich fängt auch an mit Satire. Ich mache es kurz. Ich nehme Pocho. Ich will nicht hin. Weißt du, das ist so gemein, weil wahrscheinlich gewinnt der Pick Pocho, aber Pocho gewinnt wieder nicht Dieter der Woche. Das ist ja das Gemeine an der Sache. Es ist im Endeffekt so fies. Ach, willst du das wirklich machen, Chris? Ja. Wollt ihr nicht eure Picks tauschen? Nee. Nein. Das ist so. Wenn wir das machen würden, würde Pocho in keinem beider Fälle absagen. Das ist wie ein kleines Mikro-Universum. Gewinnt jetzt eh Rickys Pick. Ricky kann jetzt auch von mir aus weiter. Rikscha Ricky. Ja. Pocho, ich garantiere dir, und du hättest es verdient, du wirst hier gewinnen. Leider nicht mit Patrick Herrmann. Und leider wirst du auch nicht gewinnen, aber du wirst trotzdem gewinnen. Also, und das ist eigentlich der Skandal. Das ist auch die Story of my life sozusagen. Ich will eigentlich immer das andere sich mit deinen Fehlern schmücken. Ja, man darf nicht mit dir, sondern nur über dich. Was? Also, wie bitte? Jetzt kommt mich zu meinem Pick. Alhamdulillah. Es war für mich wirklich wieder mal ein Kopf an Kopf rennen. Ich dachte, dass erneut mindestens einer dieser beiden, die jetzt zur Auswahl bei mir stehen, von euch weggeschnappt wird. Ich konnte aber auch nicht wissen, dass diese Ereignisse sich in dieser Sendung so überschlagen, dass am Ende Pocho nominiert wird. Zur Auswahl standen oder stehen Claudio Pizarro und Paco Alcázar. Ich muss mich jetzt von meinem Herzen leiten lassen. Ich muss ehrlich sagen, dass so ein Claudio Pizarro mit seinen 40 Jahren noch so toll grinsen kann und so tolle Vorbereitungen einfach machen kann, wie das für Jojo Eckestein, was er da getan hat, dass er sein erstes Bundesliga-Tor schießen konnte, das fand ich beachtlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich finde, man muss Claudio Pizarro wirklich mal eigentlich in diesem Podcast ehren und erwähnen. Er ist ja schon länger bei diesem Fußballbusiness als wir, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Das ist ja so. Er spielt länger Fußball als wir podcasten. Das ist, kann man nicht bei jedem sagen. Und auf der anderen Seite hast du diesen Paco Alcácer, der für mich irgendwie manchmal, also der ist ja noch nicht so alt, aber ich habe immer das Gefühl, das wäre so ein 40 Jahre alter Mann, der irgendwie nochmal cool sein will und sich halt ja mit seinen Tattoos da so und mit seiner nicht, also er kann halt irgendwie nicht alt werden, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dabei ist er noch gar nicht alt, aber trotzdem spielt er gut Fußball. Jetzt merke ich es gerade selber, Claudio Pizarro ist mein Pick. Ich mag den Alcácer noch nicht so hundertprozentig. Geht euch das nicht auch so? Das geht mir auch so. Ich finde den so ein komischer Typ irgendwie. Der Typ sportlich super. Aber wenn man den dann sieht mit seinen Geheimratsecken und seinen hochgegelten Haaren, sehr, sehr merkwürdiger, weirder Dude, ja, muss ich sagen. Den würde ich niemals verpflichten. Schon nee. Aus dem Grund, weil der so komisch aussieht. Eben. Das ist ganz komisch. Also bei FIFA zum Beispiel, wenn ich den da kaufen könnte, würde ich nicht machen. Ich glaube, Paco Alcácer ist aber auch nicht so, der ist glaube ich, nach Bausystem designt. Der ist hat, glaube ich, kein eigenes Model. Das kann sein. Der sieht aber auch so aus, jetzt wo wir es ansprechen. Paco Alcácer sieht im wahren Leben aus wie vom FIFA-Baukasten gebaut. Der sieht völlig random aus. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann natürlich mit den Tätowierungen noch. Klar, ja, aber die brauchst du eigentlich fehlen. Gerade. Weißt du, was noch fehlt? Diese, es fällt mir nur wieder der englische Begriff ein. diese Gelenktapes, die fehlen noch. Ich würde es ja gerne sehen, dass bald der erste Bundesliga-Profi mit so einem Rapper-Gesichtstattoo im Interview gibt. Da freue ich mich auch drauf. Der Boah, hat nicht ein Gesichtstattoo gehabt? Ein Gesichtstattoo? Der Gomez immer hat. Der hat doch immer die weißen Tapes um seine Gelenke. Da. Wristband-Tapes. Siehst du, du bist ja selber so multilingual. Ja, so hätte ich es auch sagen können. Es tut mir leid, dass ich einfach auch in Englisch träume. Oh, I see. Träumst du schon in Englisch? Ja, ist das schön. Und das ist auch ein geiler Spruch in Unterhaltung. Ja, ich träume ja in Englisch. Ne? Das sind aber auch die Leute, die sich aufregen, wenn du sagst, ja, ich gucke ja auch ganz manchmal gerne Serien im englischen Original. Oh. Ja, ja, willst du jetzt einen hier machen? Das verstehe ich aber bis heute nicht verstanden. Das ist doch völlig legitim, dass du das lieber im Original guckst. Du hast doch letzte Woche noch gesagt, Pocho, dass für dich es nicht akzeptabel ist, dass es alles immer mit Deutsch sein muss. Ja, genau, das habe ich doch gerade gesagt. Ich kann es nicht verstehen, wie man dagegen spricht. Sei doch mal nicht so stutenbissig. Ich gebe dir gleich stutenbissig. Wisst ihr, worüber ich am meisten immer auf Englisch träume? Na, wie ich mein Startup am Prenzlauer Berg starte. Heißt? Wie mein Startup heißt? Ja. Pocho. Oh. Naja. Da hast du keine Rechte dran. Aber Pot wie die Droge. Ach, und schön. Das ist ja der Wahnsinn. Mein Drogenshop würde Pot-Show heißen. Da kam noch keiner drauf. Da kam noch gar keiner drauf. Auch nicht, wenn man hier meinen Kanal sich auf Twitch anguckt, wie der heißt, ne? Ja. Wie der davor steht. Da kommt noch kein Mensch, ist da drauf gekommen. Nicht wegen Show. Nicht Pot-Show. Ja, dann guck doch mal da in Klammern stehen. Boah, jetzt wird's mir langsam echt zu Tristesse hier. Ach komm, fahr mal runter, Junge. Der Pocho, also irgendwie, du hast das da mit irgend so einem Gras dir gekauft, auf der Verpackung, wo ein Stacheldraht dicke Eier drauf ist. So ein Stacheldraht ist da drauf, der dich aggressiv macht, schon wenn du ihn anguckst. Ich rauche jetzt den letzten Mohikaner, oder wie das heißt. Ja. Ja, Sindbad. Sindbad. Folge 30, dieser der Woche, ihr könnt ab morgen abstimmen. Patrick Herrmann, Pocho, Claudio Pizarro. Irgendeiner mit P wird gewinnen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin so froh, dass die Sendung jetzt vorbei ist. Claudio Pizarro. Das war für mich die schlimmste Sendung, die wir bislang aufgenommen haben. Ach, du bist aber auch pessimistisch immer. Ich fand die wirklich schön. Okay, ich hoffe, dass ich mich täusche, aber es ist... Wenn du sie noch mach mal doch hörst, nicht immer alles so schlecht. Sag doch mal, dass das die beste Leistung war, die dir heute möglich war. Das reicht doch als Aussage. Nee, das wäre geschwindelt. Ach so, hättest du es besser machen können, hast dich nur unserem schlechten Niveau angepasst, oder was? Nee. So hört es sich aber auch ein bisschen an. Ne? Ja, finde ich schon. Also was mich gestört hat, ist, dass der Chris so immer so gemein ist zu mir. Das hat mich gestört. Das verstehe ich auch gar nicht, dass du das immer so ins, also mich so abwerten willst, nur weil ich da jetzt mal im Rasenfunk-Gast sein durfte. Das war für mich eine große, große Ehre. Ja, dann schiebst du doch einen Arsch, Mann. Ja, genau das meine ich. Aber ist das nicht nachvollziehbar, dass man sich dann also darüber freut? Du hast doch zu mir gesagt, ich habe nur Positives gehört. Nur der Chris, der hat was gesagt. Ich habe gar nichts gesagt, Mann. Ich habe es ja nicht mal gehört. Der Pocho hat nur eine Viertelstunde oder was und wird noch abgefeiert. Pocho, du bist so ein treuer Labrador. Ich bin ja keine Sau, Labrador. Ja. Aber wenn weil du immer nur beleidigst die ganze Zeit, da warst du bei dem Hurensohn und was du da alles erzählt hast. Ja. Ey, Ricky, wenn du mir jetzt so kommen willst, ja. Du hast selber in diesem Podcast gesagt, dass der ein Fotzengesicht hat mit nee. Schnäuzbart. Nee, das habe ich nie gesagt. Das hast du, wenn dann überhaupt gesagt. Ey, du dreckige Nutte. Ich glaube, es war eine nach der Sonderheftausgabe. Ja, also Moment mal. Das ist ja wie, wenn du jemanden sagst, hey, du hast mit dem und dem gepennt und die Frau war Hacke zu. Also das ist ja genau das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Und geschweige dann, wie willst du dich denn daran erinnern? Du weißt doch gar nichts mehr von der Sonderheftausgabe. Ich habe mich während der Sendung ausgeschlafen und ich war topfit am Ende. Ja, mein Freund. Hat sich gar nicht so angehört, als ich die Tabelle mir nochmal rausgesucht habe. Und wirklich, ich konnte bei jedem mitschreiben, was gemeint war. Und bei dir musste ich 4 Tabellenplätze raten. Weil kann sein, dass die. Ja, weil man es nicht verstanden hat. Ich weiß bis heute nicht, was das für Namen waren, die der genannt hat. Keine Ahnung. Also, nee, das lasse ich nicht gelten. So, und für mich war das eine Ehre, ein großer Moment, dass mich so jemand einlädt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich fand das Echo darauf sehr schön. Danke für die vielen Grüße, die ich da bekommen habe. Und es ist schon bezeichnend, dass mir 100 Leute zujubeln und sagen, das hast du toll gemacht. Und einer, der liked mich bei dem Beitrag. Hab ich doch gar nicht gemacht, du Penner. Du bist so gemein. Hab ich gesagt, dass das scheiße war, was du da abgeliefert hast? Das würde ich ja niemals machen, selbst wenn ich es gehört hätte. Du warst so gemein. Was ist das für ein Tier? Moment mal ganz kurz. Ach so, okay, ja. Das war ganz gemein von dir. Ich kann auch wirklich nur hoffen, dass es noch so viele Hörer gibt, die uns früher auch schon gehört haben, dass es einfach nur totaler Sackratten-Bullshit ist, den du da erzählst. Wieso denn das? Das will ich jetzt mal gerne wissen, was daran Sackratten-Bullshit ist. Schön, wie er es aber richtig ausgesprochen hat, ne? Weil ich mich freue, wenn du dich freust und ich weiß, du investierst dich so sehr. Mehr musst du nicht sagen. Alles andere bringt mich dann wieder in Verlegenheit und dann mag ich dich deswegen nicht. Also deswegen. Das gibt's dann. Ja, ich finde es halt immer, wenn ich habe immer das Gefühl, ich muss gegen dich kämpfen. Ich habe das, glaube ich, inflationär oft jetzt die letzten Monate erzählt. Wir machen das jetzt schon arschlange. Naja. Diese Frötzeleien. Meinst du, ich meine da irgendwas ernst? Wenn ich dreckige Nutte zu dir sage, meinst du das ernst? Das ist eine einfache Zeit. Bist du behindert? Nächste Woche Donnerstag muss ich zur Tumorkontrolle. Was meinst du, wie ich mich fühle? Wenn mein einziger Podcaster, mit dem ich schon länger podcaste als mit einem anderen, nicht mal sagt, hey Mensch, du warst ein Rasenfunk, ist ja echt cool. Was kann man ja mal sagen? Das wäre echt eine typische Unterhaltung, die ich auch in den letzten Jahren bei euch echt gehört hätte. Hey, Ricky. Ja, Chris. Ja, ich wollte nur sagen, ich find's voll cool, wie du da aufgetreten bist. Bei Talk of Honor war, habe ich es gesagt. Ich habe das gesagt zu ihm, dass das cool war, als er bei Talk of Honor war. Stimmt's, Chris? Ja, das stimmt. Siehste. Aber auch nur, weil du mich abwerben wolltest. Ja, natürlich. Darum geht's ja letzten Endes. Ich wollte dein Herz gewinnen. Und so, ja, hätte ich da gerne auch mal mein Herz dir zur Eroberung freigegeben. Könnt ihr euch nicht ein Zimmer nehmen? Ey? Also wir haben jetzt hier 30 Folgen Dieter gemacht mit Bravour. Mit Bravour haben wir diese 29. Das ist die 30. Ja, aber die fand ich halt einmal nicht mit Bravour gemacht. Doch, ich finde die auch toll. Die hat seinen eigenen Charme, die hat seinen eigenen Charakter. Die ist was für sich. Wir haben jetzt 30 tolle Folgen hier gemacht und ich finde, ab jetzt kann es nur noch bergauf oder bergab gehen. Eins von beiden. Oder stagniert. Kann nur noch bergauf gehen. Viel tiefer können wir ja gar nicht sinken, laut Ricky im Moment. Jetzt pass mal auf. Jetzt geht es nämlich mal im Quadrat hoch 100. Ich habe vor dem Podcast gegessen. Pocho. So. Wow. Weil ich nämlich dieses, jetzt frisst er schon wieder, nicht nur langsam als Running Gag sehe, sondern weil ich wirklich gemerkt habe, das nervt den wirklich. Das nervt mich wirklich. Okay, und deswegen habe ich heute vor dem Podcast was entspannt gegessen. Das glaube ich dir nicht. Ja, dann fick deine Mutter. Mach ich noch, gegebenenfalls aber erst, nachdem ich deine von hinten genommen habe. Da möchte ich nochmal einsteigen, Gott, bei der Antwort. Pocho, was ist denn da los? Was denn? Du bist ja noch nicht so verzweifelt. Oh. Nein, in der Regel bezahle ich auch dafür, im Gegensatz zu Chris, der dann nur die Reste nimmt. Aber komisch ist schon, dass bei Pornos, dass dann so eine Mutter reinkommt, die dann von ihrem eigenen Sohn gefickt wird, schon irgendwie immer geil. Ja, ist doch so. Mögt ihr das nicht, wenn deine Mutter von ihrem eigenen Sohn, na, was gefällt euch besser, wenn die Mutter vom eigenen Sohn so richtig gefickt wird oder wenn eher die Mutter dann so kommt und sagt, hey, also ich. Nee, eher die Mutter den Sohn. So, oh, also, ich meine, das ist natürlich auch immer selten blöd gemacht, da sitzt er da und nee, ich finde das schon authentisch, muss ich sagen, oft. Nee, so habe ich das noch nie. Du brauchst echt Storyline im Porno, ja? Du brauchst echt Storyline im Porno, oder was? Quatsch, die Storyline nicht, aber es muss für mich, was wir hier reden. Also das Schlimmste für mich ist, wenn die Frau so riesen Ballons hat und ja, kommt so rein und sagt, muss man reden. Ja. Ich habe mich, glaube ich, an der Türklingel gehört oder so. Das geht gar nicht. Also muss schon so ein bisschen, muss ich mich hineinversetzen können. Also dass ich so im Taxi fahre und auf einmal zieht die sich aus und bläst mir ein, das ist was, da kann ich mich mit identifizieren. Also, ja, also damit kann ich mich auch gut identifizieren. Ich habe auch schon mal Geschichten gehört, dass irgendwer verrückt saß und irgendeine geile Alte auf dem... Wobei diese Taxi-Porno-Nummern, die waren mal eine Zeit lang gut. Die werden jetzt aber überall gemacht. Das ist ja das Problem. Ja. Das macht Jamie genau wie jetzt frisst er schon wieder auch mittlerweile schon nicht mehr ein Running Gag ist, sondern schon fast ein Gag, der Geld bringt. Der bringt Geld. Dieses T-Shirt wird Geld bringen. Das wird Geld bringen. Aber ich nochmal darauf zurückzukommen, ich glaub's dir nicht, dass du deswegen vor der Sendung gegessen hast. Ich glaube nicht, dass du mit der Prämisse da reingegangen bist und hast gesagt, so, um dem Ricky jetzt entgegenzukommen, esse ich jetzt vorher, damit ich im Podcast. Das ist der Fluch der guten Tat. Wollte ich auch gar nicht ansprechen, da schäme ich mich inzwischen auch für. Ich habe wirklich vor der Sendung gegessen, weil ich ausnahmsweise ein verficktes Mal in 8 oder 9 Jahren Rücksicht aus dem Unrechtsstaat nehmen wollte. Ja, und da mache ich das, guck mal, und da kommt nur so ein ironisches Ja. Aber ja, was soll ich denn jetzt machen? Nee, pass mal auf, dann bestelle ich mir jetzt bei Amazon Pantry für 27 oder 28 Kilo oder was man da bestellen muss. Chips. Und die andere Kiste ist dieses Knusperzuckerzeug, was man früher als Kind hatte, was so geblistert hat auf der Zunge. Das bestelle ich mir und das fresse ich nächsten Dienstag. Da freue ich mich. Und wisst ihr was? Falls es euch nicht. Hä? Das will ja keiner hören. Also ich fand die Sendung schön bis jetzt. Ich muss auch sagen, also dieser missmutige Ton von Ricky aus Stuttgart. Also jetzt bin ich wieder missmutig. Ja. Du bist missmutig. Naja gut, du hast eben gesagt, die Sendung, das war das Schlechteste, was wir hier gemacht haben. Also ganz ehrlich, als Lead-Gitarrist als Filialleiter, da würdest du nicht mit weit kommen. Also so motivierst du deine Mitarbeiter nicht, die Ich brauche keine Mitarbeiter. Nee, mit dieser Einstellung kommst du nicht weit im Leben. Nee, ganz ehrlich, so kannst du keine Küche führen. So kannst du keine kommen will. Ich weiß ja nicht, wie weit du bist. Also Pocho, ich stelle Ricky jetzt die Kardinalsfrage. Mhm. Bist du mit uns zufrieden? Ja. Ich stelle Ricky jetzt die Vertrauensfrage. Oh, Herr Schröder, erzählen Sie mal. Also jetzt müssen wir noch schnell den Titel finden. Es gibt für mich 3 Titel zur Auswahl. Also würdest du Max vom Rasenfunk einem von uns vorziehen? Nee, das ist so anstrengend. Oh, ist das anstrengend. Also das jetzt, sag nicht wieder oh, aber ich muss es sagen. Es ist so unfassbar anstrengend, sich diese ganzen Spiele anzugucken. Also es ist wirklich, also die laufen bei mir immer, wenn ich zu Hause bin. Die laufen halt, aber da gucke ich nicht immer hin. Aber wenn du wirklich da sitzt und dir das anschauen musst, das ist ja unerträglich. Also da kannst du von diesen 7 Spielen, die ich da jetzt gesehen habe, kannst du halt wirklich, sag mal, 4 in die Tonne kloppen. Da hast du überhaupt nichts verpasst, wenn du die nicht siehst und nur die Zusammenfassung. Und der Rest, so viel dazu, dass die Bundesliga qualitativ hochwertiger geworden ist. Ist sie trotzdem, ist sie. Also es ist trotzdem. Meine Herren. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch schwierig. Vor allen Dingen, bei mir ist es ja dann so, ich muss nicht alles am Samstag, Sonntag gucken. Also ich hatte dann wirklich von Samstag 15.30 Uhr bis Sonntag 20.30 Uhr nur Fußball laufen. Und zwischendrin noch MMA. Nachts habe ich noch MMA auf Englisch geguckt. Du bist ein wahrer Tausendsasser. Mhm, das stimmt. Tausendsasser habe ich gemacht für den Rasenfunk. Und nicht nur für den Rasenfunk, die natürlich am meisten davon profitieren, dass ich zu Gast war. Nein, mir geht's um Dieter. Ich weiß genau, wie wichtig das ist, dass Leute, wahrscheinlich bin ich deswegen auch so unzufrieden mit der Sendung, Leute, die da beim Rasenfunk zugehört haben, stoßen zum ersten Mal auf Dieter, hören die Scheiße und denken sich, ja, so gut war es jetzt auch nicht. Und das ärgert mich. Ich wollte hier eine grandiose Supersendung abliefern. Habe ich nicht geschafft. Und das hat nichts mit... Dann such die Schuld doch bei dir. Ja, wollte ich gerade meinen. Das hört sich gerade so an, als wenn wir weisungsbefugt wären. Nee, ich habe doch gesagt, ich habe es nicht geschafft. Wir sind die Hounds of Dieter. Den Namen finde ich ganz schlimm. Ja, welchen denn wollen wir denn sonst nehmen als Stable? Wir sind kein Stable. Wir waren nie eins. Wir sind von Anfang an immer kurz vorm Split. Jetzt geht's aber los. Ist ohne der Scheiß. Typ krass, Alter. Ey, ohne Alkohol, so weit zu kommen, ist echt nicht schlecht. Ich habe eine ganze Bierdose getrunken. Ja, eine ganze Dose, wie hast du mein Hirn gefressen? Weißt du, ein Kerl wie ein Baum würde in der WWE-Karriere machen noch hätte vor Manuel Baum Ryback. Ja? Und dann eine Dose Bier. Alter, hast du schon mal gesehen? Dose Bier habe ich gestern noch gesehen, da jaut sich John Sandman voll Kopf. Ich weiß nicht, ob ich erkennt die Karriere von Ryback als Beispiel... Ist das der Inder von nebenan? Erkennt ihr es am Geräusch? Ach, ihr nee, müsst das ist wieder... Ja, ja. Nee, ich meine, welches Fahrzeug steuere ich? Das ist ein... Fiat 500. Das ist ein Dodge... Nee, warte mal, ich gehe mal auf eine andere Kameraeinstellung. Ja. Jetzt hört hin. Das ist ein Mercedes. Ist es ein Mercedes? Ist richtig? Aber was für einer? Ich finde, das reicht als Aussage. Das ist ein Mercedes, aber was für einer? Ja. Ist es ein SLR? Nee. Das ist der Original Formel-1-Renner. Den habe ich mir gekauft für 2 Millionen Euro. Hier hast du die angespart durch deine Rennfahrerei? Mann, naja, Mann. Da musst du nur 3 Rennen gewinnen, dann hast du den. Hm. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ja, cool. Gut, so endet es dann, also doch. Also jetzt die 3 Titel. Huch, warte mal. Muss kurz ausmachen. Jetzt die 3 Titel, die ich hier mir aufgeschrieben habe. Ad-Hoc-Krise, Capital Brazzo und Mal nicht downloaden. Capital Brazzo. Im Chat noch zur Eroberung freigegeben als Vorschlag. Zur Eroberung freigegeben? Ja, dein Herz. Ah, der Titel ist fast so schön für die Sendung. Ist schön. Capital Brazzo finde ich mega gut. Ja, Capital Brazzo bin ich auch dabei. Finde ich mega gut. Ist sehr gut, wa? Wer hat denn das gedroppt? Na, du hast doch gesagt, Capital Brazzo. Nicht der Pfeil. Du hast die Sendung gecheckt. Ricky, was ist denn los? Ich bin niedergeschlagen. Was ist denn los mit dir? Haben die dich so ausgesaugt beim Rasshut, dass dein ganze Selbstbewusstsein, deine ganze Herzblut ist ja weg. Das Schlimmste ist denn los? Das Schlimmste ist der Schnupfen. Oh, weißt du, vor einer Woche, als mir und Chris richtig schlecht ging, da hieß es doch, oh, jetzt hört ihr hier auf rumzuheulen. Jetzt hast du einen kleinen Schnupfen, weißt du, ich war dem Tode nahe. Nein, pass mal auf. Bei mir ist das Problem, dass ich mir die Nase nicht putzen kann. Weil? Hab's nie gelernt. Ach so. Hat mir meine Mama nie beigebracht. Ich stehe immer da und schiebe mir die Taschentücher bis zum Anschlag rein. Dann brauche ich mal ein ganzes Wie so ein Päckchen. Tampon. Ja. Da hängen so 2 Schnüre aus der Nase. So grüne Schnüre. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der da steht mit der Thermokanne im Winter vor seinem Truck. Und warum denn vor meinem, was soll ich denn vor meinem Truck machen die ganze Zeit? Ja, weißt du, ich muss ja mal Pause machen. Oder fährst du 12 Stunden? Ja, meinst du, da steigen alle aus oder was? Ich sag jetzt mal, du steigst aus. Ja, okay. Ich möchte von niemandem gesehen und angesprochen werden. Das habe ich schon mehrfach hier erzählt. Ich möchte bitte dein Premium-Truck jetzt, ist das ja auch klar. Was andere Leute da, das ist ja unnormal. Das müsstet ihr euch mal angucken. Was der Truck jetzt hat. Ja, ja, was der für ein Schund. Der hat ein dickes Ding jetzt. Der hat ein richtig dickes Ding. Die alte Schweinesau. Heute kam einer zu mir, ein Russe, der sich beschwert hat, wie ich parke. Beim Abladen. Sagt so, warum ich so stehe. Dann habe ich gesagt, wo ist das Problem? Dann sagt er so, ja, wenn andere Kollege kommen, kann er da nicht sich daneben stellen. Dann sagt er, ist halt jetzt so, weil ich jetzt hier ablade. Dann sagt er so, ja, was denkst du? Du bist King oder was? Dann habe ich schon gemerkt, okay, der will jetzt hier. Das ist schnell bei den Russen sofort, der will nicht nur Stress, sondern er will sich prügeln. Bei denen gibt es nicht, ich möchte nur mal ein bisschen große. Der wollte sich prügeln. Ja. Dann habe ich gesagt, nee, ich bin nicht der King. Nächstes Mal stelle ich mich woanders hin. Er so, gut, du lernst. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da musst du dich zurückhalten bei solchen Menschen. Richtig, da musst du dich zurückhalten. Und warum hältst du dich zurück? Der hat auch schon nur ein Auge gehabt und so und dann so eine riesendicke Goldkette, da wusste ich genau, da ist, und so ein alter Mann, aber weißt du, der so eigentlich schon... Ja, aber du stehst doch über dem, du bist doch der Schiedsrichter und der war der Referee, oder nicht? Ja, du kannst dich mit solchen Leuten nicht prügeln, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Erstens mal weißt du nie, ob die dich wirklich völlig durchdrehen und dir da das Genick brechen. Da gebe ich dir recht, aber du bist doch dem körperlich so überlegen, Alter. Das hat wenig mit einer körperlichen Überlegenheit zu tun, wobei der jetzt nicht klein war oder dergleichen. Es ist einfach, es gibt ja so ein gewisses Level an, was mache ich jetzt hier gerade? Ja, also ja, na klar, ich weiß, was inwiefern, du meinst. Inwiefern, was bringt, also wie bescheuert ist das, sich zu prügeln, weil einer der Meinung ist, man sollte sich jetzt hier nicht hinstellen. Da ist einfach so dumm, dass ich mich mit solchen Leuten gar nicht anlege. Ist doch ein Teil der Verrohung der Gesellschaft, die überall stattfindet. Ja, ist mir scheißegal. Ich prügel mich dann von mir aus, wenn alles verroht ist. Aber jetzt habe ich keinen Bock und keine Zeit für so eine Scheiße. Da ist halt einfach so. Meinst du, ich prügel mich auf dem Firmengelände von einer fremden Firma mit irgendeinem völlig geistesgestörten Russen mit einem Auge und einer Goldkette? Da stimmt doch schon was nicht. Der holt sofort seine Kalaschnikow raus und mäht mich nieder. Das ich sage immer, Moment mal, nimm meine falschen Zähne raus und lass die meisten Leute so beeindruckt, dass sie abhauen. Du hast schon, du kannst deine falschen Zähne rausnehmen? Natürlich. Was denn du für ein Gebiss da drin, sag mal? Hat aber die Kasse bezahlt, wa? Was? Ja, das hat die Kasse bezahlt. Nein, ich habe keine Prothesen aus dem Grund, weil das halt nur ein kleines Stück ist und das sich nicht prothesenmäßig lohnt. Weil da sowieso bald noch mehr raus kaputt gemacht wird. Was denn für ein kleines Stück? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah ja, ich zeig's dir mal bei Gelegenheit. Nee, erklär's mir lieber. Schick mal einen Link. Wie meinst du das denn mit einem kleinen Stück? Das verstehe ich nicht. Ja, ist auch egal. Jetzt sei doch mal nicht so beleidigt. Nee, ich möchte einfach mal nicht mehr reden. Ist er wieder beleidigt. Mr. Oh, der eine scheißt eine Rose. Der andere ist beleidigt. Ist doch scheiße. Heute hätte ich mir fast eine Xbox gekauft wegen diesem scheiß Forza Horizon. Ich ertrage es nicht. Ich möchte mir auch am liebsten eine Konsole holen für Red Dead Redemption, aber ich tue es nicht. Ja, das ist ja auch so eine Scheiße für dich. Ja, ich habe heute mir das neue... Jetzt reden die nochmal ein Thema an. Da kannst du auflegen. Ich habe heute ein Video gesehen, wo das Forza Horizon so lange gespielt wurde und habe mir gedacht, das will ich unbedingt. Ist schon geil, ja. Aber du kannst ja nicht 400 Euro ausgeben für Forza Horizon. Nee, das kannst du schon machen, aber ist ziemlich dumm. Na, wenn, dann will ich aber schon gleich die dicke Xbox und nicht diese. Ja, sicherlich, na klar. Ja, aber das sind halt auch wenn es wenig bringt wahrscheinlich, aber. Ja, irgendwann werden wir uns auch mal so eine 4K-Mühle holen, denke ich mal. Die werden ja immer billiger. Also ich hätte mir, wer war das, vor 2 Wochen fast eine gekauft, weil es relativ günstig beim Mediamarkt gab, aber Problem, zu groß. Ich will sie auf den Schreibtisch stellen. Und diese 4K-Kisten für einen Schreibtisch, die sollten ja jetzt nicht so riesig sein. Ja. Alles scheiße. Es ist auch nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht. Wahre Worte, wahre Worte. Es ist ein schweres Thema. Hol ich mir noch kurz einen Camaro 9. Na ich klar. Willst du jetzt wirklich alle dann verlieren, alle 9 Hörer? Oder? Ja, scheißegal jetzt. Pass mal auf. Sag mal die Farbe. Grün. Gibt's nicht. Aber ein Camaro kennst du. Ja. Der muss gelb sein, oder? Pocho ist schon ein kleiner Experte. Rot oder gelb, hätte ich gesagt. Gelb. Wobei ich weiß. Weiß. Nee. Rot. Gelb oder rot? Grün. Gelb. Ja, haben gekauft. Camaro. Easy. War übrigens auch ein Auto für mich privat. Aber da hat Melli gesagt, wenn du mit so einer Mühle ankommst, gehe ich. Ja, das reicht, das Statement. Ja, ist das zu proletisch? Ja, vor allem super dumm, so ein Auto. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, zum Beispiel den neuen Ford Mustang finde ich sehr interessant. Wieso? Meinst du wegen Verbrauch? Nee, ja, was willst du denn damit? Es gibt die Camaros mittlerweile mit 4-Zylinder Biturbo, ja. Das ist also dann auch die Niveau von normalen Mercedes und so. Also nicht mehr 20 Liter und so ein Scheiß. Also so ein SRT8 würde ich mir nie, oder mit so einem V8-Motor würde ich mir nicht mehr holen. Also was heißt nicht mehr? Ja, doch, ich hatte ja, stimmt, der 45er hatte damals einen 8-Zylinder. Aber das würde ich mir nicht mehr holen. Das ist mir zu viel Sprit und so. Da gebe ich dir recht. Was hast du denn für einen 8-Zylinder gefahren, Ricky? Ein 45 Schnitzer BMW. Nein, du hast 45 gefahren? Natürlich. Von AC Schnitzler gemacht? Schnitzer? Ja. Meine Fresse, 45er? Eieiei, 2 Tonnen, 24 Liter ungefähr schluckt der, ne? Das war keine 2 Tonnen. Nee, der hat nicht, 14 Liter oder so. Also, ja, echt? Aber ja, nicht Automatik auch. Dann, Gangschaltung. Nee, doch. Ich hatte davor einen 528er, der war Schaltung und der 45, der war Automatik. Leider, muss man sagen. Nee, leider, weil damals war die Automatikgetriebe noch nicht so geil. Das mit Sicherheit nicht, aber ein schönes Auto, schön groß. Das war ein grandioses Auto, nur ist vom Unterhalt, das ist... Ist nicht also, zu machen, ne, das ist klar. Ich habe ja, mein erstes Auto war ein Golf 2. Und direkt mein zweites Auto war ein BMW 525i. Ja, das ist ein schöner Aufstieg. Mein erstes war ein Golf 3. Ja? Ein Golf 3, danach kam ein 3er BMW, ein 316. Oh, ist völlig untermotorisiertes Scheiß. Ja, natürlich, aber ich konnte mir nichts Teureres leisten. Ja, klar, es ging natürlich. Ja um den 3er. Ja. Und dann kam der 528i, Der war richtig, richtig gut. Optisch vor allem war der sehr, sehr schön. In so einem BMW-Blau. Mhm. War ziemlich cool. Dann kam ein, ich glaube, Opel Omega war damals der größte Opel, oder? Ja, kann schon den sein. Den habe ich aber umsonst gekriegt. Deswegen, also umsonst, als wo ich im Kino gearbeitet habe, als Firmenwagen. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, scheißegal, nimm halt. Das war aber die Hölle. Also das war, das ging gar nicht. Und nach dem Omega kam der 45 Schnitzer. Und das war, ich überlege mal nochmal kurz. Hast du damit Melli aufgerissen? Nee, mit dem 528er habe ich Melli aufgerissen. Ich hätte dich nie als so ein BMW-Fahrer eingeschätzt, echt nicht. Ich bin eigentlich auch kein BMW-Typ mehr, obwohl sich das mittlerweile momentan wieder so ein bisschen in die Richtung hin entwickelt. Also es gibt jetzt so Richtig schöne BMWs im Moment, das ist richtig. Ja. Also ich bin jetzt momentan der M4, da wäre ich schon ganz schlüpperig, muss ich sagen. Chris, was ist dein Auto im Moment, wenn du dir eins aussuchen dürftest? Ja, freie Wahl. Den von unserem Nachbarn. Was hat der? Ach so. Turek Airline, der neuen 2019. Ach so, so ein ganz großer. Okay. Ja, es ist schon eine hellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das war, als ich letztens in Richtung meiner Heimatstadt, ich wohne ja auch im Dorf, aber in der Richtung der Heimatstadt, ist es bei uns sogar zweispurig, was bei uns ja total selten der Fall ist. Und da stand ich an der Ampel und mit meinem Smart, und ihr müsst euch vorstellen, neben mir hat dann ein Q7 von Audi, dieser ganz große SUV. Ja. Hat dann da gehalten, ey, da hätte mein Auto echt zweimal reingepasst. Ja, ist krass. Ich stelle den TT ein und den R8 wahrscheinlich. Fand ich krass. Das sind coole Autos. Aber kommt was Neues. Also, ich weiß nicht genau was. Ich freue mich darauf, wenn die Elektromobilität vielleicht mal irgendwann vernünftig wird, ey. Oh, das ist super interessant alles. Ich finde auch Tesla so interessant, ey. Es gibt doch aber schon gute Modelle. Ja, aber nicht bezahlbar. Und auch nicht für jemanden, der in einem Sechsfamilienhaus wohnt, zum Laden möglich. Das haben wir schon mal besprochen, stimmt. Ne? Da hast du recht. Da brauchst du schon eigentlich Eigentum, wo du so ein Ding da rein. Und selbst dann ist es nicht einfach. Genau. Und was mir noch gefällt, sind, wenn du bei der Chris die großen Dinger angesprochen hat, sind die, wie heißen sie denn nochmal? Von Cadillac. Ach, shit, ich komme nicht drauf. Escalades. Die finde ich auch mega fett. Aber das kannst du halt auch nicht bezahlen, ja. Also ich meine, vom Sprit, ich glaube, Anschaffungspreis ist jetzt auch nicht so viel. Anschaffung ist bei den Amis sowieso nicht so der Fall. Ne? Also es kommt auch an, was du willst. Also, ja, aber zum Beispiel bei mir hat jetzt in der Straße hat halt ein Prolet hat mal so ein Mustang gehabt. Tobi hat ein Mustang GT gehabt. Irgendwas. Und der war auch nicht teuer von der Anschaffung her. Nur Unterhalt von den Dingern, wenn du mal neue Reifen brauchst oder so, ist nicht zu machen. Ne? Bremse und so, das ist sehr teuer, ja. Es kommt darauf an, also wenn du einen normalen holst, so Sechszylinder oder so, das geht. Aber wenn du halt dann wirklich Muscle Car willst, V8-Motor und so, dann wird's übel. Ist halt so. Sprit. Und vor allen Dingen, ich bin so jemand, wenn ich so ein Auto kaufen würde, würde ich, glaube ich, nicht auf Gas umbauen lassen wollen. Nee, das macht ja natürlich irgendwo den Charakter auch kaputt von dem Auto, ne? Aber ich sag euch ganz ehrlich, auch wenn ihr das genauso macht wie viele meiner Bekannten, die mich immer noch ein bisschen belächelt angucken mit meinem Auto. Ich sag dir ganz ehrlich, für mich als Single war das die geilste Entscheidung ever und ich würde wieder in so ein Kleinstauto investieren, wenn ich was machen müsste. Das ist cool. Das reicht mir. Ja, durchaus. Das glaube ich auch. Wenn ich dürfte noch gar nicht sagen, wenn ich mir ein Auto aussuchen dürfte. Ja, dann erzähl mal, was würdest du dazu gehen wollen? Jetzt darf ich sagen. Also am liebsten würde ich nochmal in die Zeit zurückreisen und dann würde ich gerne mir ein C63 Black Edition kaufen. Black Series kaufen. Ja, Black Series, AMG. Ja, das wäre richtig geil. Aber da das jetzt momentan ja nicht so viel Sinn macht, wäre es halt ein C63S. Das wäre es dann für mich. Ja, aber den Black Series, wie viel wurden davon gebaut? 140? 150? Das brauchst du mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Aber wenn ich die halt sehe, da geht mir einer ab. Ja, ist ja auch wohl ganz verständlich. Ja, aber zum Beispiel bei so einem SLR oder so, nicht so. Also wunderschöne Autos, aber wenn du eine C-Klasse anmachst, dieser extreme Sound von den 63ern, da geht mir einer ab. Das ist schon ziemlich fett. Ich bin ja so jemand, guckt ihr manchmal hier Grip und sowas mit dem Date? Oder kennt ihr das überhaupt? Ich gucke nur DJP-Videos. Okay, aber ich bin so jemand, ich mag im Moment super gerne so 60er, 70er Jahre Autos auch. Neben der Musik, die ich da ja total enjoyen kann. Amerikanische. Ja, aber auch deutsche. Also auch so alte BMWs, alte Mercedes, finde ich unglaublich geil. Wenn ich da handwerklich begabt wäre, würde ich mir sowas auch holen. Ja. Da ich aber da zwei linke Hände habe, geht das nicht. Ey, du musst schon selber was machen können, sonst wird es auch wieder zu teuer. Das stimmt. Also der Rüdiger, Chris, der ist zum Beispiel total mit Oldtimer und so am Rumschrauben. Rüdi, meinst du? Rüdi. Der kommt dann auch mal wieder mit zwei älteren Mercedesen angedonnert. Richtig geil. Ja, wo du dir so denkst, hoffentlich kommt der wieder nach Hause abends mit dem Ding. Ja. Aber er schafft's immer wieder. Muss man. Okay. Ja, ja, der ist da total. Aber hier in Baden-Württemberg habe ich das Gefühl, sind eh viele irgendwie so auf dem Oldtimer-Trip. Also gerade so die Älteren, die dann irgendwie noch so ihr erstes Auto sich später nochmal gekauft haben und ja, dann herrichten und ja, einfach dann nochmal so ihre Jugend ein bisschen leben. Ich muss auch noch was erzählen. Ich habe doch erzählt, dass ich auch neben diesen USB-Reviews auch so viele Shoot-Interviews im Moment gucke, ne? Ja. Und auch alte. Und wusstet ihr aus der Zeit, wenn ihr es verfolgt habt, also dass die Bellas ziemliche Bitches waren, ist ja abzusehen. Ja. Auch am Anfang der Zeit. Aber wusstet ihr, er wollte sich dann nicht dazu äußern, bei wem es gemacht worden ist, dass die dicktittige Bella irgendwann mal einem Typen in einem Umkleideraum schön einen Haufen auf den Bauch gesetzt hat? Echt jetzt? Ja, Mann. Ach was. Ja. Ja, weil der das wollte, oder? Ja, weil er das wollte, ja. Und sie hat das dann gemacht, weil ja, er das wollte? Ja, ja. Einen von den Offiziellen, oder was? Nee, also aus dem Lockerroom. Er wollte nicht sagen, wer... Fan. Das war eine Make-A-Wish-Kampagne. Aber... Da wollte ein behindertes Kind, wollte mal... Laufen von... Niki Bella auf Brie, ja. Nee, aber die haben wohl auch... bei den ersten Veranstaltungen war das wohl so, wenn die da so Pools oder sowas hatten, war das grundsätzlich so, dass die Bellas komplett nackt immer im Pool waren. Und was? Die Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich schon ein bisschen geil gemacht, weil ich ja... Aber das siehst du auch bei Twitter, wenn du die beiden mal... Ja, das stimmt. Der zuppelt sich selbst nicht rum, Alter, das ist der Wahnsinn, also... Ja, was stimmt denn dann nicht? Ja, das doch, nicht. Da stimmt gar nichts, da stimmt alles. Also die Schmalbrüstige würde ich sehr, sehr... Die Daniel Bryan-Frau, die hätte ich sehr gerne am Ende. Wird aber sehr, sehr abgebaut. Ja, weil sie optisch, halt Mutter oder? Jetzt ist. Das ja. ist dieses typische Mutterverhalten halt jetzt, was sie da an den Tag legt. Entschuldigung, das darf man eigentlich gar nicht sagen, sowas. Ne? Nee, darf man nicht sagen, Bojo. Nee, also ich weiß auch nicht. Also das ist. Ich hätte Bock auf die Bellas, aber noch mehr hätte ich Bock auf AJ Lee, ey. Aber Bojo, der ist ja völlig. Es gibt ja gar nicht, der hat schon das Flashlight ausgepackt und drüber gezogen. Also sitzt der da nackig wieder. Deswegen. Ah. Was? Ah, das macht mich nervös, hör auf. So, Jungs, ich glaube, das wird so nicht. Ich kann auch noch mal näher ans Mikro kommen. Das macht die Leute am TS auch immer ganz geil, wenn ich so rede. Soll ich so ein bisschen weiter reden? Wie heißt diese Videos, diese Twitch-Dinger? ASMR. Hurensohn heißen die. ASMR. So, Jungs, ich verabschiede mich von euch. Wir gehen alle zusammen. Ja. Ja. Jetzt haben wir die Sendung auch endgültig ruiniert. Ich denke, jetzt aber. Also, wenn irgendjemand durch den Rasenfunk zu uns gestoßen ist, der hat bis hierhin nicht gehört, Mickey. Vergiss es. Deswegen, darauf wollte ich gerade sprechen kommen, der durch den Rasenfunk zu uns gestoßen ist und bis hierhin gehört hat und sich denkt, Mensch, cool, dass nächste Woche eine neue Folge kommt. Der kriegt sein Patreon-Geld zurück. Ah, stimmt. Der kriegt einen Monat Patreon-Geld. Gut, ja, jetzt Witz erzählt. Tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.